weil du doch so viel von der gleichheit hältst, warum forderst du von mir so viel und von dir selbst gar nichts? Ich sehe nicht, womit du dem Staate dientest. Du treibst weder Kunst noch Gewerbe noch Wissenschaft. Du bauest und pflanzest nicht. Du verwaltest kein Amt. Du tust nichts, nicht einmal das, was du mir noch endlich zugestanden hast. Du bist nicht einmal eine Hummel im gemeinen Wesen. Womit willst du deine Unnützlichkeit rechtfertigen? Man ist niemandem mehr schuldig, als man von ihm fordert. Ich fordre von den Korinthiern und von allen Griechen und Barbaren zusammengenommen nichts mehr, als, wie ich dir schon sagte, dass sie mich leben lassen. Ich bin ihnen also auch nichts weiter schuldig. Ich besitze keine Güter. Ich habe keine Einkünfte. Ich bedarf keines Schutzes. Ich sehe also nicht, was Korinth oder irgendeine andere Partikulargesellschaft in der Welt an mich zu fordern haben sollte. Wenigstens hat Sinope, deine Vaterstadt, ein vorzügliches Recht an deine Dienste. Gerade so viel als Babylon und Karthago. Da die Natur einmal wollte, dass ich geboren werden sollte, so musste ich irgendwo geboren werden. Der Ort selbst war dabei gleichgültig. Die Herren von Sinope wären sehr unhöflich gewesen, wenn sie meiner Mutter, die eine ehrliche, hübsche Frau war, die Freiheit hätten versagen wollen, sich meiner in ihren Mauern zu entladen. Aber du wurdest doch zu Sinope erzogen, ist die Erziehung kein Vorteil? Wenn sie gut ist. Ich kann mich der meinigen nicht sonderlich rühmen. Meine eigentliche Erziehung empfing ich zu Athen vom Antisthenes, ohne dass ich den Athenern desto mehr Dank dafür schuldig bin. Denn er hatte nicht mehr von ihnen als ich von den Korinthiern. Das Übrige und die Wahrheit zu sagen, das Beste, hab ich meiner Erfahrung und mir selbst zu danken. Aber waren nicht deine Voreltern Sinopier? Warum sollte das Vaterland kein Vorrecht an seine Bürger haben? An seine Bürger? Unstreitig. Aber die Geburt macht mich zu keinem Bürger eines besondern Staats, wenn ich es nicht sein will. Frei, unabhängig, gleich an Rechten und Pflichten setzt die Natur ihre Kinder auf die Welt, ohne irgendeine andere Verbindung als das natürliche Band mit denen, durch die sie uns das Leben gab und das Sympathetische, wodurch sie Menschen zu Menschen zieht. Die bürgerlichen Verhältnisse meiner Eltern können mich meines Naturrechts nicht berauben. Niemand ist befugt, mich zu zwingen, dass ich mich desselben begeben soll, so lange ich keine ansprüche an die vorteile einer besondern gesellschaft mache kurz es hängt von meiner wahl ab ob ich als bürger irgend eines einzelnen staates oder als ein weltbürger leben will und was nennst du einen weltbürger einen menschen wie ich bin der ohne mit irgend einer besondern gesellschaft in verbindung zu stehen den erdboden für sein vaterland und alle geschöpfe seiner gattung gleichgültig gegen den zufälligen unterschied welchen lage luft lebensart sprache sitten polizei und privatinteresse unter ihnen machen als seine mitbürger oder vielmehr als seine brüder ansieht die ein angebornes recht an seine hülfe haben wenn sie leiden an sein mitleiden wenn er ihnen nicht helfen kann an seine zurechtweisung wenn er sie irren sieht an seine mitfreude wenn sie sich ihres daseins freuen vorurteile ausschließende neigungen gewinnsüchtige absichten alle in ihren eigenen wirbel hineinziehende leidenschaften sind die gewöhnlichen triebwerke unserer handlungen solange wir uns bloß als glieder irgend einer besondern gesellschaft ansehen und unsere glückseligkeit von der meinung welche sie von uns hat abhängig machen sogar was man in diesen besondern gesellschaften tugend nennt ist vor dem richterstuhl der natur oft nur ein schimmerndes laster und derjenige dem athen oder sparta ehrensäulen setzt wird vielleicht in den jahrbüchern von argos oder megära als ein ungerechter und gewalttätiger mann dem abscheu der nachwelt übergeben der weltbürger allein ist einer reinen unparteiischen durch keine unechte zusätze verfälschten zuneigung zu allen menschen fähig ungeschwächt durch privatneigung schlägt sein warmes herz desto stärker bei jeder aufforderung zu einer handlung der menschlichkeit und güte seine zuneigung seine empfindlichkeit breitet sich über die ganze Natur aus. Mit einer Art von zärtlichem Gefühl sieht er die Quelle an, die seinen Durst löschet, und den Baum, in dessen Schatten er liegt. Und der Erste, der sich zu ihm hinsetzt, käm er von den Garamanten her, ist sein Landsmann, und wofern sein Herz ihn liebenswürdig macht, sein Freund. Diese Art zu denken und zu empfinden hält ihn reichlich wegen der Vorteile schadlos, die er dadurch entbehrt, daß er sich nicht in die Leidenschaften und Absichten einer besondern Gesellschaft einflechten läßt. Da er sich angewöhnt hat, außer dem Notwendigen, was die natur bedarf alles übrige was gemächlichkeit und üppigkeit den günstlingen des glückes zu unentbehrlichen notwendigkeiten gemacht hat entbehrlich zu finden so hat er keine mühe allenthalben zu leben ohne jemandem beschwerlich zu sein im notfall verschafft ihm die arbeit eines tages den unterhalt einer ganzen woche und die korinthier oder athener werden nie so unfreundlich sein einem harmlosen menschen der niemandem im wege steht eine hütte oder wenigstens einen hohlen baum zur wohnung zu versagen übrigens ist ein weltbürger wie ich ihn schildere kein so unnützlicher mann als man sich gemeiniglich einbildet es ist eure eigne schuld wenn ihr keinen gebrauch von ihm macht er hat keine vorteile davon euch zu schmeicheln euch auf abwege zu verleiten euch in euren torheiten zu bestärken er gewinnt nichts durch euren fall wer sollte sich also besser dazu schicken euch die wahrheit zu sagen deren ihr am meisten vonnöten habt und das wäre doch oft wenn ihr klug genug wäret guten rat anzunehmen der wichtigste dienst den man euch leisten könnte zum beispiel damit du deine stunde nicht ganz bei mir verloren habest hätte ich gute lust philomedon dir eine kleine lehre mit nach hause zu geben welche wenigstens 10 talente wert ist und von mir könntest du sie umsonst haben laß hören Diogenes du bist höchstens 35 Jahre auf der welt Philomedon du bist also noch nicht zu alt um ein rechtschaffener mann zu werden danke die schlechten gesellen ab die alles bewundern was du sagst und alles gutheißen was du tust um sich alle wochen 2 oder 3 mal satt bei dir zu essen wende nur den 6. Teil des tages dazu an dir die kenntnisse zu erwerben wodurch du dich dem gemeinen wesen nützlich machen könntest da du einer der reichsten bürger bist so ist dir mehr als 1000 andern daran gelegen daß es dem staat wohlgehe aus dem du so große vorteile ziehst oder trauest du deinem kopfe nicht so viel zu so denke daß die natur welche ihre übrigen gaben schönheit stärke witz genie austeilt wie und wem sie will die güte des herzens in unsere eigene gewalt gegeben hat ein wohltätiger gebrauch deines reichtums und gelegenheiten dazu wirst du nur zu häufig finden würde dir die herzen deiner mitbürger gewinnen und deine erhaltung zum gegenstand der allgemeinen wünsche machen wer wollte sich noch lange besinnen ob er einen so großen vorteil um eine arme hand voll goldes erkaufen wollte ob philomedon diese guten lehren des wohlmeinenden cynikers zu herzen genommen wir lesen nichts davon es ist möglich aber nicht zu vermuten xxxi von Nachlass des Diogenes von Sinope. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland. 32. Ein weiser Mann, liebe Leute, ist nichts weniger als ein Hasser der Freude. Schickt die finstern, hohlaugigen, milzsüchtigen Gesellen, welche das Gegenteil sagen, dem Demokritus oder den Söhnen des Hippokrates zu. Sie haben keine Widerlegung, Niesewurz und blutreinigende Tränke haben sie vonnöten. Warum sollten wir die Freude hassen? Was haben uns die Götter Besseres gegeben? Und warum haben sie uns überall dieses vorüberrauschende Dasein gegeben? Wenn ihre Meinung nicht war, dass wir uns dessen miteinander erfreuen sollten, so hätten sie uns aufrichtig zu reden, ein sehr gleichgültiges Geschenk gemacht. Weisheit, Tugend, ehrwürdige Namen, die so wenig Bedeutung auf den Lippen der meisten haben. Was seid ihr anders als du? Der sicherste Weg zur Freude. Und du, die beste Art ihrer zu genießen. Was fordert die strengste Pflicht von der Obrigkeit eines Staats, als dass sie für das Wohl ihres Volks arbeite? Und wenn sie glücklich genug ist, ihm Sicherheit und Friede verschaffen zu können, wenn sie den Fleiß und die Künste aufmuntert, die Gewerbe befördert, die Wissenschaften ehrt, die Verdienste belohnt, wenn sie durch weise Anstalten für die Bildung derjenigen sorgt, in denen der aufstrebende Staat wieder aufleben soll, wenn sie für die Gesundheit des Volkes Sorge trägt, wenn sie in Zeiten des Überflusses dem künftigen Mangel zuvorkommt, wenn sie rechtschaffene Leute zu Handhabern der Gesetze und zu Beamten bestellt, wenn sie Vernunft, Sitten, Geschmack und Geselligkeit allgemein zu machen bemüht ist, kurz, wenn sie nichts unterlässt, was ein wahrer Vater des Vaterlandes tun kann und tun soll, wenn sie Weisheit, Macht, guten Willen und Glück genug hätte, alles dieses in dem höchsten Grade von Vollkommenheit, der sich denken lässt, auszuführen. Das ist, wenn es ihr möglich wäre, alles Übel von ihren Kindern zu entfernen und ihnen den Genuss alles Guten zu verschaffen, welches die Götter überhaupt den Sterblichen zugemessen haben. Was hätte diese Obrigkeit anders getan, als etliche hunderttausend oder Millionen Menschen in einen Zustand gesetzt, worin sie des Lebens froh werden könnten? jede öffentliche oder privattugend hat zum gegenstand etwas gutes zu befördern oder etwas böses zu verhindern oder zu vergüten und analysiert ihr dieses böse und gute so löset sich immer jenes in schmerz und dieses in vergnügen auf warum schwitzt der emsige hausvater mit schwerer mühe ganze wochen durch über seine arbeit um sich an einem festlichen tage mit seinen hausgenossen der freude zu überlassen der müde tagelöhner versinkt aus voller brust das gefühl seines mühseligen lebens mit einer wollust die den lieblingen des plutus unbekannt ist öffnet er unter einen schattigen baum hingeworfen seinen sonnegeschwärzten busen dem kühlenden zephyr und wenn ihn unverhofft das braune grasmädchen beschleicht vergessen beide unter unschuldigern scherzen vielleicht als die eurigen sind ihr meister der feinsten lebensart daß es leute in der welt gibt welche glücklicher scheinen als sie sich in diesen augenblicken fühlen der nepenthe mit dem wir ein süßes vergessen alles gegenwärtigen kummers alles vergangenen leides aller sorgen der zukunft einschlürfen ist freude wie unglücklich würden wir 99 von 100 teilen des menschlichen geschlechts sein wenn die mitleidige natur nicht von zeit zu zeit etliche tropfen aus diesem ihrem zauberbecher auf die beschwerden ihres lebens fallen ließe wir griechen sind so sehr davon überzeugt daß freude das höchste gut der sterblichen ist daß wir uns so oft einer dem andern begegnet nichts bessers zu wünschen wissen als freude was ist also der mann der nicht leiden will daß wir dieser wohltätigen göttin opfern er ist krank wie ich sagte oder er ist noch was ärgers ein schurke wenn ich einem fürsten zu raten hätte so würd ich ihm nichts eifriger empfehlen als sein volk in gute laune zu setzen kurzsichtige leute sehen nicht wie viel auf diesen einzigen umstand ankommt ein fröhliches volk tut alles was es zu tun hat muntrer und mit besserm willen als ein dummes oder schwermütiges und unter uns gesagt ihr hirten der völker es leidet 20-mal mehr als ein anderes eure majestäten dürfen es kühnlich auf die probe ankommen lassen wenn die athener bei guter laune sind so vergessen sie über einer komödie einer neuen tänzerin einem neuen fröhlichen liedchen den verdruß über eine verlorene schlacht oder die schlimme verwaltung ihrer öffentlichen einkünfte alcibiades machte mit ihnen was er wollte weil er das geheimnis besaß ihnen alle augenblicke wieder einen spaß zu machen über dem sie das böse vergaßen das er ihnen zufügte drückt uns immerhin ein wenig wir würden es an eurem platze ebenso machen aber empört unsre geduld nicht, indem ihr uns verbietet, einen teil unsrer plagen wegzuscherzen. Das hieße, ohne den mindesten vorteil auf eurer seite, unsere last verdoppeln. Und das wäre, um ihm den gelindesten Namen zu geben, sehr unfreundlich. Ein fröhliches Volk, ein Volk, das für Witz und lachenden Scherz empfindlich ist, lässt sich viel leichter regieren als ein schwerfälliges und ist unendlichemal weniger zu Unruhen, Widersetzlichkeit und Staatsveränderungen geneigt. Religionsschwärmerei und politische Schwärmerei, diese Ungeheuer, welche die schrecklichsten Katastrophen zu verursachen fähig sind, finden bei einem fröhlichen Volke keinen Zugang offen oder verlieren bei ihm alle ihre Macht zu schaden. Steigt in irgendeinem trüben Kopfe eine menschenfeindliche Grille auf, so scherzt und spottet man sie weg, und sie wird vergessen. Eben diese Grille wird unter einem milzsüchtigen Volke bei einem mäßigen Zusammenflusse befördernder Umstände die Gemüter in allgemeine Gärung gesetzt, Unruhen und Spaltungen erweckt, die Verfassung des Staats in Gefahr gesetzt und wenigstens ein halb Dutzend der besten Köpfe gekostet haben. Es ist ein schlimmes Zeichen, sagte der alte Demokritus, wenn die Tugend unter einem Volke ein gravitätisches und aufgedunsenes Ansehen gewinnt. Irgendein feindseliger Dämon schwebt mit unglückbeladenen Flügeln über ihn. Ich bin kein Tiresias, setzte er hinzu, aber ich weissage einem solchen Volke mit der zuversichtlichsten Überzeugung, dass mich die Zukunft keiner Lügen strafen wird. Dumm und barbarisch wirst du werden, armes Volk. Trebern und Distelköpfe wirst du fressen und Dinge leiden müssen, vor denen Natur und Vernunft sich entsetzen. Und wenn du siehest, dass die Betrüger, von deren gleisnerischer Miene du dich hast hintergehen lassen, ihre Tage in Müßiggang und Wollüsten verzehren, das Mark deines Landes aussaugen und deine Weiber und Töchter beschlafen, wirst du die Augen zumachen und schweigen, oder mit offenen Augen zusehen und doch schweigen und dich bereden lassen müssen, du habest nichts gesehen. Glaubt mir, gute Leute, doch was bekümmert mich das? Glaubt es eurer Empfindung, wenn ihr euch diese abschwatzen lasst, so kann ich nichts dazu. Die Tugend, sie, die selbst die Mutter der besten Freuden ist, verträgt sich mit jeder schuldlosen Freude. Und welche Freuden sind schuldlos? Fragst du mich das, Diophant? Hast du keine Sinne, keinen Witz, kein Herz, kein sympathetisches Gefühl? Bist du keiner uneigennützigen Neigung fähig? kannst du nichts außer dir lieben? So will ich dir wenigstens sagen, welche Freuden nicht unschuldig sind. Warum errötest du? Fürchtest du, ich werde dich an das Ruhebett der tugendhaften Lysistrata erinnern? Besorge nichts. Möchten diese unter deinen geheimen Freuden die verdammlichsten sein? Die Schadenfreude, Diophant, die Freude, einen Unglücklichen, den du verfolgst, sich zu deinen Füßen krümmen zu sehen, die Freude, ein aufkeimendes Verdienst, das dich eifersüchtig macht, erstickt, eine Tugend, die dich verdunkelt, angeschwärzt zu haben, die Freude, durch niedrige Kunstgriffe dich des Ohrs eines Großen bemächtiget, oder die Erbschaft einer alten Törin vor dem hungrigen Munde dürftiger Verwandten listig weggeschnappt zu haben, die Freude, Böses zu tun, damit, wie du uns bereden willst, Gutes daraus erfolge. Ich schwöre dir's bei allen Göttern und Göttinnen, Diophant, diese Freuden, wenn es gleich die deinigen wären, sind viel weniger unschuldig, als es die Freude der jungen Bacchanten war, welche diesen Morgen vom aufgehenden Tage bei Tanz und Saitenspiel und vollen Bechern und ermüdeten Mädchen überrascht wurden. Ende von 32. Von Nachlass des Diogenes von Sinope. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland. 33. Du begreifst nicht, Eurybates, was ich mit dieser Schutzrede für die Freude wolle, die dir in dem Munde des Diogenes unerwartet ist. Ich würde, deucht dir, am wenigsten dabei zu verlieren haben, wenn die ernsthaften Leute, die sich's zum Verdienst anrechnen, in ihrem Leben nie gelacht zu haben, die Oberhand in der Welt gewinnen sollten. Du irrest dich vielleicht, Eurybates, denn sie würden mir meine gute Laune nehmen wollen. Und wenn sie das könnten, so möchten sie mir ebenso gut auch das Leben nehmen. Ich würde keine Bohne mehr darum geben. Aber in der Tat, ich dachte dabei weniger an mich selbst als an eure Kinder und Kindeskinder. Ich hatte bei mir selbst nachgedacht, was daraus folgen würde, wenn eine gewisse Partei von Graubärten in eurem Rate durchdränge, welche Tag und Nacht über Verderbnis der Sitten klagt und, wie ich höre, neulich den Vorschlag getan hat, dass man alle die Personen beiderlei Geschlechts aus Korinth wegschaffen solle, deren Profession ist, andern Vergnügen zu machen. Alle Tempel und Kapellen, wo den Göttern der Freude geopfert wird, sollen geschlossen. Alle Schauspieler, Mimen, tänzerinnen flötenspielerinnen auf einen tag aus der stadt verwiesen werden wenn es nach dem strengen sinne dieser herren ginge welche sich ihrer eigenen jugend nicht gerne mehr erinnern und einen vielleicht unbilligen haß auf vergnügungen geworfen haben zu denen sie das alter oder ihre ehmalige unmäßigkeit unvermögend gemacht hat ich gestehe dir Eurybates, ich würde diese fröhliche Bande aus meiner Republik auch verbannen, oder vielmehr, ich werde sie nie hineinlassen, sobald ich Gelegenheit finde, eine Republik nach meiner Phantasie zu errichten. Aber ob ihr sie aus Korinth verweisen sollt, ist eine andere Frage. Die Perikles und die Sokraten, die weisesten und besten zu Athen, versammelten sich des Abends bei der schönen Aspasia. Man sprach von wichtigen Dingen in dem muntern Tone, der die Langeweile verband, und Kleinigkeiten wurden durch Witz und Laune interessant. Aspasia war die Seele der Unterredung. Die schönsten Ideen, die klügsten Anschläge wurden in dieser Gesellschaft entworfen, welche nur Erholung und Zeitvertreib zum Zweck zu haben schien. Und oft fand Aspasia Mittel, entfernte Gemüter unvermerkt zu vereinigen oder kleine Missverständnisse zu beheben, welche in der Folge der Republik hätten nachteilig werden können. Eine niedliche Abendmahlzeit öffnete vollends die Gemüter der Geselligkeit und Freude. Kleine Rosen begrenzte Becher weckten den attischen Scherz und das feine Lachen. Die Philosophie lernte von den Grazien Scherzen. Man sprach Dinge, welche wert waren, von einem Xenophon geschrieben zu werden, bis die Musen unter der Gestalt lieblicher junger Mädchen durch Gesang und Tänze die Szene beschlossen. Sage mir nun, Eurybates, würde sich Athen besser befunden haben, wenn es die schöne Aspasia mit ihren Mädchen fortgeschickt und die Perikles und Sokraten genötigt hätte, ihre Abende ernsthafter zuzubringen? Meinest du, daß Hellas diesen mannigfaltigen Überfluß von schönen Bildern und Gemälden, diese Meisterstücke idealischer Schönheiten, welche den Geist zu Begriffen von überirdischer Vollkommenheit erheben, besitzen würden, wenn keine Theodoten, Phrynen, Danaen und ihresgleichen gewesen wären, welchen der Wohlstand nicht verbot, ihre Schönheit zur Aufnahme der Kunst dienen zu machen. Und was für Ergötzungen wollen wir, wenn wir die Musen und die fröhlichen Grazien aus unseren Grenzen verbannt haben, an die Stelle der ihrigen setzen? Gar keine. So müssten wir die menschliche Natur umschaffen können. Skythische Schmäuse und thracische Freuden werden die Stelle derjenigen einnehmen, die ihr verjaget. in kurzem wird euer witz plump, eure gemütsart rauh und ungesellig, eure tugend wild, spröd und menschenfeindlich sein. Ihr werdet eurer jugend eine gelegenheit zu ausschweifungen abgeschnitten haben. Aber unbekehrt von euren sittenlehren werden sie auf schadloshaltungen bedacht sein, welche ihnen selbst und dem staate zehnmal verderblicher sein werden. Die Fremden werden eure Stadt fliehen, die nichts Anlockendes mehr für sie haben wird. Und der müßige Teil eurer Bürger, dem ihr die unschädlichsten Mittel, seine Zeit zu verlieren, benommen habt, wird in kleine Privatgesellschaften zusammenschleichen und aus lauter Langerweile anfangen, die Regierung nach falschen Begriffen zu bekritteln, Intrigen anzuzetteln und Staatsveränderungen zu träumen. Ich habe, wie du sagtest, bei allem diesem nichts zu verlieren, aber alles überlegt, dächt ich, ihr behieltet immer eure Komödianten, Mimen, Gaukler, Flötenspielerinnen und so weiter mit den kleinen Übeln, von welchen ihr Dasein begleitet ist. Es gibt 20 Mittel den Ausschweifungen, wozu der Hang zum Vergnügen verleitet, Grenzen zu setzen. Aber gegen die Übel, die über euch kommen werden, wenn ihr die Musen und Huldgöttinnen mit ihrem Gefolge von Scherzen und Freuden des Landes verwiesen habt, weiß ich kein Mittel, als ihr müsstet euch gefallen lassen, eure Republik nach der spartanischen oder platonischen oder nach der meinigen umzuschaffen. Und dabei würdet ihr einige Schwierigkeiten finden. Ende von 33. Von Nachlass des Diogenes von Sinope. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland. 34. Was ich von den Leuten halte, die in spekulativen Dingen immer entscheiden, nie zweifeln, nie gestehen wollen, dass sie von gewissen Dingen nicht mehr wissen als wir andere, von den Leuten, welche euch ganze Wochen lang von Wesen und Naturen, von Atomen und Hämöomerien, vom Vollen und Leeren, von Geist und Materie, von Ursachen und Zwecken unterhalten und euch die unbekannten Länder, ihre Lage, Größe, Länge, Breite, Luftbeschaffenheit, Wärme und Kälte, ihre Produkte, Pflanzen, Tiere, Einwohner und deren Lebensart, Polizei, ehemalige und künftige Begebenheiten und so weiter, so genau und zuversichtlich beschreiben, als ob sie eben jetzt mit Gelegenheit eines Kometen oder der Himmel weiß welches andern wunderbaren Fuhrwerks von dannen angelangt wären. Was ich von ihnen halte? Ich hörte einst einen solchen vielwissenden Schwätzer in der bunten halle zu Athen zwei volle stunden von den geheimnissen der pythagorischen zahlen sprechen. Wir liehen ihm unsere ohren mit großer geduld und begriffen nichts von dem, was er uns offenbarte. Dessen ungeachtet fand der Pythagoräer großen Beifall. Er versprach, den folgenden Tag von den sieben Sphären und von der achten Sphäre und von den erstaunlichen Dingen, die über der achten Sphäre sind, ebenso lang und ebenso gelehrt zu sprechen. Ich lachte über meine eigene Narrheit und ließ mich dennoch von der kindischen Neugier, was der Mann über solche Dinge werde sagen können, noch um 2 Stunden und 10 Drachmen betrügen. Das sollen aber auch die letzten Drachmen sein, sagte ich, wie er fertig war, die ich um Nachrichten von den Dingen überm Mond ausgebe, und wenn ich älter werden sollte als Titon. Nach etlichen Tagen ließ ich in ganz Athen ansagen, daß ein chaldäischer Weiser neu angekommen sei, welcher sich im Keramikus zu einer gesetzten Zeit öffentlich werde hören lassen. Es versammelte sich eine erstaunliche Menge Volks. Ich hatte mich, so gut ich immer konnte, in einen Chaldäer vermummt. Ein langer weißer Bart und ein Mantel mit allen Tieren des Sternhimmels bemalt tat eine vortreffliche Wirkung. Man lechzte vor Erwartung unerhörter Dinge bei meinem Anblick. Alles wurde still, wie ich mich zu räuspern anfing. Ich fing also an und sprach: Ich gebe euch 10 Tage oder 10 Olympiaden, wenn ihr wollt, zu erraten, wovon ich sprach. Ihr werdet eher auf alles andere raten. Vom Mann im Monde sprach ich. Ich unterließ nicht, meine Zuhörer in dem Eingang meiner Rede mit einem so emphatischen Schwunge zu dem, was ich ihnen sagen würde, vorzubereiten, daß sie kaum erwarten konnten, bis ich wirklich zur Sache schritt. Aber ich muß noch jetzt lachen, wenn ich mir den Ausdruck von Erstaunen, Überraschung, Ungeduld und 20 andern Leidenschaften wieder vorstelle, der mir in der possierlichsten Vermischung aus unzähligen verzerrten Gesichtern entgegenkam, wie ich ankündigte, daß ich sie vom Mann im Monde unterhalten würde. Einer sah den andern an und murmelte: Vom Mann im Monde? Alle ohne Ausnahme sahen wie Leute aus, die sich gewaltig in ihrer Erwartung betrogen fanden. Vom Mann im Monde. Ja, vom Mann im Monde, rief ich, ohne mich aus der Fassung setzen zu lassen. Von der wunderbarsten, wichtigsten und geheimnisvollesten Materie, wovon jemals ein Sterblicher zu Sterblichen gesprochen hat. Vom Mann im Monde. Der alte Knabe ist ein Narr, rief einer ziemlich laut, oder er hält uns für narren. Es könnte wohl beides sein, dacht ich. Der dritte teil der Versammlung machte miene, davon gehen zu wollen. Seid ihr klug? Rief ihnen ein alter, hohlaugiger Schuhflicker zu, der selbst so aussah, als ob er aus irgend einem Planeten ausgewandert wäre. Konntet ihr von einem Weisen aus Chaldä weniger erwarten? Sagte er nicht, daß er von unerhörten Dingen reden würde? Man muß ihn erst anhören, ehe man urteilen kann. Ich habe mehr Leute seiner Art gesehen. Es stecken Dinge hinter ihm, die man ihm nicht an der Nase ansieht. Und gerade weil die Materie, wovon er sprechen will, närrisch scheint, wollt ich um meinen Kopf wetten, daß ein Geheimnis unter der Decke liegt. Wer weiß? Kurz, ich will den Mann im Mond kennenlernen. Ein anderer kann auch tun, was er will. Was der Schuhflicker gesagt hatte, war, dem Ansehen nach, gerade, was der größte Teil der Versammlung dachte. Nachdem also der Lärm eine Weile gedauert hatte, kam am Ende heraus, daß jedermann dablieb und wenigstens hören wollte, was man wohl vom Mann im Monde werde sagen können. Ich fuhr fort, so viel ich mich erinnern kann, ungefähr wie folget. Nach dem, was ich euch angekündigt habe, meine Herren von Athen, scheint nichts billiger von mir erwartet werden zu können, als daß ich euch vor allen Dingen eine solche Erklärung von dem, was unter dem Mann im Monde zu verstehen sei, gebe, vermittels deren ein jeder, so oft die wellenförmige Bewegung der Töne, woraus dieser Name besteht, sein Trommelfell erschüttert, denjenigen bestimmten Begriff damit verknüpfen könne, der keinem andern Mann in der Welt zukommt als dem Mann im Monde. Dem ersten Anschein nach eine sehr billige Forderung, aber in der Tat, meine Herren, eine Forderung, welche so schwer zu befriedigen ist, daß ihr mir ebenso leicht zumuten könntet, den Ozean in einen Becher zu schöpfen und, wofern es Wein von Thasos wäre, ihn auf ihre Gesundheit auszutrinken. Es gibt viele Dinge in der Welt, die beim ersten Anblick nicht die geringste Schwierigkeit zu haben scheinen. Man glaubte sie so gut zu kennen als die Mutter, die uns geboren hat. Kommt es aber dazu, daß wir den Mund auftun sollen, um uns deutlich darüber vernehmen zu lassen, so finden wir uns beinahe in der Notwendigkeit, ihn unverrichteter Sachen wieder zuzuschließen, soweit wir ihn aufgemacht hatten. So ist zum Beispiel nichts leichter zu sagen als, wir wollen vom Mann im Monde reden, oder lasst doch hören, was man vom Mann im Monde sagen kann. Aber ich berufe mich auf euer eigenes Gefühl, wie euch zumute wäre, wenn ihr euch anheischig gemacht hättet, von einem Dinge zu sprechen, das weder in die Sinne fällt, noch ohne sinne begriffen werden kann. Aufrichtig zu reden, ungeachtet ich als ein Philosoph verbunden bin, niemals einiges Misstrauen in die Allgemeinheit und Unfehlbarkeit meiner Einsichten zu verraten, so seh ich mich doch in keiner geringen Verlegenheit, ob ich von der Wirklichkeit des Mannes im Mond oder von seiner Möglichkeit zuerst reden soll. Denn damit er wirklich sein könne, muß er möglich sein, und damit er möglich sein könne, muß er wirklich sein. Hier liegt der Knoten. Sag ich, der Mann im Mond ist möglich, so denk ich entweder nichts bei dem, was ich sage, welches freilich das bequemste ist, oder ich setze in der Tat voraus, dass er sei, denn wie könnt ich sonst sagen, er sei möglich? Es ist gerade so viel, als sagt ich, der Mann im Mond ist blau oder großnasig oder er ist ein guter Mann. Denn bei jeder dieser Behauptung setzt ich voraus, dass ein Mann im Mond ist. Oder es wäre lächerlich zu sagen, er ist dies oder er ist jenes. Und ich würde im Grund ebenso viel sagen als: das Ding, das nicht ist, ist etwas. Sag ich auf der andern Seite, der Mann im Mond ist wirklich, so setze ich seine Möglichkeit voraus, wozu ich doch nicht befugt bin, ehe ich sie erwiesen habe. Will ich sie aber erweisen, flugs bin ich wieder in dem verwünschten Zirkel, in welchem ich mich so lange von Möglichkeit zu Wirklichkeit und von Wirklichkeit zu Möglichkeit herumdrehe, bis mir der Kopf so schwindlig wird, dass ich die ganze Welt, den Mann im Mond und meine eigene Wenigkeit aus dem Gesicht verliere und am Ende nicht einmal den Unterschied zwischen meinem eigenen kleinen Ich und dem unendlichen Nicht-Ich mehr erkennen kann. Bei so bewandten Umständen weiß ich Ihnen und mir nicht anders zu helfen, als dass wir uns entweder mit dem einfältigen Behelf, es ist nicht klar, ausreden, und ehe ich mich dazu bequemte, wollte ich lieber den Kopf verlieren. Oder dass wir einen Anlauf nehmen und mit so vieler Dreistigkeit, als uns nur immer möglich ist, geradezu behaupten, der Mann im Mond existiere, so gut als Hermes Trismegistus oder irgendein anderer Mann in der Welt. Eine Behauptung, wobei wir den doppelten Vorteil haben, dass unsere Gegner entweder das Gegenteil beweisen oder schweigen müssen, und dass alle Männer außerhalb des Monds um ihrer selbst willen genötigt sind, sich zu uns zu halten. Denn wo lebt der Mann, gegen den sich nicht die nämlichen Zweifel erregen ließen? In welchem Betracht, ich gestehe, dass mir der Beweis des tiefsinnigen Heraklitus noch immer die meiste Genüge tut, der, um auf einmal aus der Sache zu kommen, sagt: der mann im mond ist da, denn wie könnte er sonst der mann im monde sein? Nachdem wir uns solcher gestalt aus dieser ersten Schwierigkeit glücklich herausgewickelt haben, so entsteht die andere große Frage: Wenn der Mann im Mond ist, was ist er? Hier, meine Herren, öffne ich euch die Pforte des metaphysischen Abgrundes. Ein undurchdringliches Dunkel scheint hier euren forschenden Blicken auf ewig Einhalt zu tun. Aber lasset euch nicht dadurch abschrecken. Wir schauen so lange hinein, bis wir etwas sehen. Ich verrate euch hier ein großes Geheimnis. Eure Philosophen werden böse auf mich werden, aber ich mache mir nichts daraus. Nur immer hineingeschaut, meine Freunde. Wir haben kein anderes Mittel, Entdeckungen in den unbekannten Ländern zu machen. Seht ihr noch nichts? Seid deswegen unbekümmert. Es liegt bloß daran, dass wir unsere Augen zuvor in die gehörige Verfassung setzen. Höret an! Als ich zuerst anfing, mich um den Mann im Mond zu bekümmern, ohne zu wissen, wie ich es anfangen sollte, ging ich bei allen euren Philosophen herum und fragte sie, was sie davon wüssten. »Der Mann im Mond«, sagte der Erste, an den ich mich wandte, »es ist so leicht nicht, ihn kennenzulernen. Wenn ihr aber entschlossen seid, das Abenteuer zu unternehmen, so kommt alles darauf an, dass ihr ausfindig macht, was er ist und wie er ist, was er ist. Das ist eben, was ich wissen möchte, sagte ich. So musst du nun bei andern nachfragen, versetzte jener, denn ich habe dir alles gesagt, was ich von der Sache weiß. Nun ging ich von Haus zu Haus, um zu hören, was die Weisen im Volk auf meine Fragen antworten würden. Und hier erfuhr ich die Wahrheit des alten Sprüchworts: viel Köpfe, viel Sinne, ausgenommen, dass ich zuletzt einen guten Teil mehr Köpfe als Sinne herausbrachte. Der Mann im Mond ist kein eigentlicher Mann, sagten einige. Man könnte ebenso gut sagen, die Frau im Mond, ob er gleich genau zu reden weder Mann noch Frau ist. Denn wenn er ein eigentlicher Mann wäre, so müsste er eine Frau haben. Oder wo bliebe der zureichende Grund seiner Mannheit? Nun hat man aber nie von einer Frau im Monde oder von der Frau des Mannes im Monde reden gehört. Also und so weiter. Die Wahrheit ist, dass er gar nichts mit uns gemein hat, sagte ein anderer. Das ist unmöglich, sprach der Dritte. Er muß uns doch immer ähnlicher sein als einer Auster oder einer Seenessel. Ich beweise meinen Satz, versetzte jener. Alles, was unterm Mond ist, ist nicht im Mond und umgekehrt. Und es muß ein Grund vorhanden sein, warum es unterm Mond und nicht vielmehr im Mond ist, wo es sich vielleicht eben so gut befände. Nun stimmen alle Leute überein, daß der Mann im Mond im Mond ist. Wenn er im Mond ist, zugegeben, fiel ihm dieser ein, aber ich getraue mir zu behaupten, daß er vielleicht zwei Dritteile vom Jahr in der Venus oder im Merkur ist, oder daß er sich wenigstens den Winter über, der im Monde ziemlich kalt sein mag, anderswo aufhält. Vieh, sagte jener, wie wolltet ihr das beweisen können, da warm und kalt nichts Absolutes ist? Natürlicherweise ist die Organisation des Mannes im Monde seinem Aufenthalte gemäß. Und weil dieser, wie alle Astronomen wissen, feucht und kalt ist, so muß auch der Mann im Mond ein ausgemachter Phlegmatikus sein. Ist er aber das, so läßt sich ohnehin nicht begreifen, was man in der Venus, welche der Planet der Liebe ist, mit ihm anfangen wollte. Die Herren sprechen sehr zuversichtlich von dem guten Mann im Monde, sprach ein Vierter, und doch bin ich gewiß, daß sie nicht mehr von ihm wissen als ich. Das ist so viel als gar nichts, denn ich behaupte, man müßte wenigstens einen Sinn mehr haben als die fünf oder sechs, die wir haben, um sich eine richtige Vorstellung von ihm machen zu können. Nach unserer Art zu reden, ist er weder groß noch klein, weder hitzig noch frostig, weder sauer noch süß, weder weiß noch schwarz. Er ist, das mag er selbst wissen, was er ist. Die Meinung dieses Letztern führte offenbar zum Skeptizismus, der uns Dogmatikern von jeher so verhaßt gewesen ist, als die Philosophie der Gymnosophisten, der Schneidergilde. Indessen, da ich doch nach allem, was mir die weisen Männer gesagt hatten, weder mehr noch weniger von der Sache wußte als zuvor, so beschloss ich einen Versuch zu machen, wie weit mich mein eigenes Nachdenken in dieser äußerst dunkeln Materie führen könnte. Wenn es seine Richtigkeit hat, sagt ich zu mir selbst, daß ein jedes Ding das ist, was es ist, so kann ich ohne mindestes Bedenken zum Grunde legen, der Mann im Monde sei der Mann im Monde. Ihr meint vielleicht, damit sei nicht viel gesagt, aber da würdet ihr euch mächtig irren, meine werten Herren. Ich habe schon viel damit gewonnen, wenn ihr das zugeben müsst. Denn wenn der Mann im Mond der Mann im Mond ist, so ist er also nicht der Mann im Merkur, noch im Mars, noch im Jupiter, noch im Saturnus und so weiter. Er ist auch nicht der Mann im Tierkreise, noch in der Milchstraße, noch im Feuerhimmel, noch im leeren Raum, noch im Chaos, sondern wirklich und wahrhaftig der Mann im Monde. Und da er das ist, so ist er auch weder fisch noch vogel noch amphibion noch insekt. Er kann weder schwimmen noch fliegen, wiewohl ich für die Gewissheit des Letztern nicht gut sagen wollte. Denn vielleicht ist es im Monde möglich, ohne Floßfedern zu schwimmen und ohne Flügel zu fliegen. Oder er könnte auch Flügel und Floßfedern haben, ohne darum weniger der Mann im Monde zu sein. Ebenso wenig getraue ich mir aus seiner bloßen Identität mit sich selbst, das ist daraus, dass der Mann im Mond nicht der Nichtmann im Nichtmond ist, mit völliger Gewissheit zu bestimmen, ob er von Essen und Trinken lebt wie wir, oder von der Luft wie der Paradiesvogel, oder von Sonnenstrahlen wie der Phönix, oder von Ideen wie Platons Geister, ob er sein Geschlecht fortpflanzt oder nicht, und erstenfalls, ob er ein Weibchen seiner Gattung dazu nötig hat, oder ob er sich mit sich selbst behelfen kann, wie unsere Schnecken, oder ob er sich durch die Wurzel oder durch Zwiebeln oder durch Knospen oder durch Schößlinge oder durch Eier oder durch lebendige Junge fortpflanzt. Oder vielleicht, wie der Phönix, immer der einzige von seiner Art bleibt und nur von Zeit zu Zeit wieder aus seiner Asche hervorgeht. Ob er lang oder kurz, fett oder mager, blond oder braun, gut oder bösartig, gelehrt oder unwissend, ein guter oder schlechter Dichter ist. Ob er gut tanzt, gut reitet, gut Ball spielt und so fort. Diese und 20.000 andere Fragen dieser Art, welche ein jeder, auch mit dem mäßigsten Grade von Witze, sich selbst machen kann, unter andern auch die nicht ganz unerheblich scheinenden. Was kümmert uns der Mann im Mond? Was für einen Einfluss hat er auf unser Wohl oder Übelbefinden? Ist es auch wohl überall der Mühe wert, sich den Kopf, um ihn zu zerbrechen? Alle diese Fragen werden, wie ich besorge, nicht wohl beantwortet werden können, solange wir nicht Mittel und Wege finden, den Mann im Monde näher kennenzulernen. Ob ich gleich überhaupt nicht ungeneigt bin, zu glauben, dass er, falls er so allein im Mond ist, wie man vorauszusetzen pflegt, ziemlich oft Langeweile haben und überhaupt kein Mann von sehr angenehmer Laune oder lebhaftem Umgang sein mag. Doch, wie gesagt, meine Herren Athener, die Ehre, alle nur ersinnliche Probleme, welche sich über oft besagten Mann im Mond aufwerfen lassen, rein und aus dem Grunde aufzulösen, ist lediglich demjenigen unter unseren philosophischen Abenteurern aufbehalten, welcher sinnreich oder glücklich genug sein wird, den Weg in den Mond zu entdecken, wofern einer ist, oder sich einen weg dahin selbst zu machen, wofern keiner ist, und was zum wenigsten ebenso notwendig scheint, den weg wieder zurückzufinden, nachdem er sich lange genug da aufgehalten haben wird, um eine hinlängliche Anzahl von Beobachtungen machen zu können. Vorausgesetzt, daß es überhaupt möglich sei, mit Hülfe solcher Sinne wie die unsrigen über einen Mann, wie der Mann im Mond ist, irgendeine Entdeckung zu machen. Ihr seht, meine guten Athener, daß ich eure Aufmerksamkeit nicht gemißbraucht und, alles wohl erwogen, vielleicht mehr geleistet habe, als ihr billigerweise von mir erwarten konntet. Wenige meiner Zunftgenossen würden sich so aufrichtig herausgelassen und so wenig Umschweife gemacht haben, um euch auf eine gelehrte Art zu erkennen zu geben, daß sie von einem Dinge sprechen, von dem sie nichts wissen, noch wissen können, das ist, von einem Dinge, welches, was es auch an sich oder für die Bewohner anderer Weltkörper sein mag, mindestens für sie kein Ding ist. Übrigens hoff ich, dem Mann im Monde selbst, wer er auch sein mag, durch das, was ich von ihm gesagt oder vielmehr nicht gesagt habe, auf keinerlei Weise zu nahe getreten zu sein. Er hätte sich vielleicht beleidiget finden können, wenn ich unverschämt genug gewesen wäre, ein System über ihn zu machen und euch mit der gewöhnlichen Dreistigkeit meiner Amtsbrüder seine Figur, Farbe, Bildung, Fähigkeiten, Sitten, Lebensart, Religion, kurz alle seine innerlichen und äußerlichen Bestimmungen vorzudemonstrieren. Aber ich, was konnt ich Unschuldigers von ihm sagen als gar nichts? Hiermit endigte sich meine Rede, und ich schlich mich hinter die Szene, um der Wirkung, welche sie tun würde, desto ungestörter zuzusehen. Meine Athener, welche vermutlich geglaubt hatten, das Beste würde noch kommen, machten sehr alberne Gesichter, da sie sich in ihrer Hoffnung betrogen sahen. Etliche Augenblicke lang standen sie ganz betroffen da, große Augen und halb offene Mäuler nach der Bühne, wo der Chaldäer gestanden hatte, hingekehrt. Aber nachdem sie sich völlig überzeugt hatten, daß nun nichts mehr zu erwarten sei, erhob sich ein vermischtes Gemurmel, welches immer lauter wurde und zuletzt in ein allgemeines Getümmel ausbrach. Ein jeder sagte und behauptete seine Meinung von der Sache, von der Absicht, die der Chaldäer bei seiner Rede gehabt haben möchte, ob er gut oder schlecht gesprochen habe, von seiner Miene, von seinem Bart, endlich vom Mann im Monde selbst und wen er wohl darunter verstanden habe. Denn daß ein Geheimnis unter der Sache stecke, wurde für ausgemacht angenommen. Der Tumult nahm überhand, man zankte sich, man schrie, alle gaben ihre Stimme auf einmal, und da viele, welche mit Gründen und Schlüssen nicht so gut zu Rechte kommen konnten, desto stärker von Schultern und Knochen waren, so wurde man endlich handgemein. Kurz, es fehlte wenig, daß der Mann im Monde nicht einen allgemeinen Aufstand in Athen veranlaßt hätte. »Was für Kinder die Athener sind!« rief einer von den Klügern, indem er sich in Zeiten auf die Seite machte. »Merkt ihr denn noch nicht, daß der Chaldäer keine andere Absicht hatte, als euch und eure Philosophen zum Besten zu haben?« Ende von 34. Von Nachlass des Diogenes von Sinope. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland. 35. Ich lag an einem schönen herbstlichen Tage unter einer Zypresse im Kranion und genoss des Sonnenscheins, welcher alten Leuten in dieser Jahrszeit so angenehm ist, als ich unvermerkt in den Träumereien, denen ich mich zu überlassen pflege, wenn ich soeben nichts zu denken habe, von einem Unbekannten gestört wurde, der in Begleitung etlicher anderer, die etwas Besseres als seine Sklaven, aber doch nicht seinesgleichen schienen, auf mich zuging. Ich gab anfangs nicht darauf Acht, aber da er mich anredete, fing ich an zu merken, daß jemand zwischen mir und der Sonne stand. »Bist du«, sagte er, indem er mich mit einer gewissen Dreistigkeit, die bei gemeinen Leuten Unverschämtheit genannt wird, mit den Augen maß, »bist du dieser Diogenes, von dessen Charakter und Launen man im ganzen Griechenlande so viel zu erzählen hat?« Ich betrachtete meinen Mann nun auch etwas genauer als anfangs. Er war ein feiner junger Mensch, mittelmäßig von Statur, aber wohlgemacht, außer daß ihm der Kopf ein wenig auf die linke Schulter hing. Er hatte eine breite Stirn, große, funkelnde Augen, mit denen er euch in die Seele hineinsah, eine glückliche Gesichtsbildung und eine Miene, worin Stolz und Selbstvertrauen durch eine gewisse Grazie gemildert, dasjenige ausmachten, was man an Königen Majestät zu nennen pflegt. Ich bemerkte, daß er ein Diadem trug, welches ihn zu einer solchen Miene berechtigte. Aber ich tat nicht, als ob ich es wahrgenommen hätte. »Und wer bist denn du?« antwortete ich ihm ganz kaltsinnig, »dass du ein Recht zu haben glaubst, mich so zu fragen.« ich bin nur alexander philipps sohn von macedonien versetzte der jüngling lächelnd ich gestehe es ist dermalen nicht viel aber was es ist steht dem diogenes zu diensten da ich wußte daß du nicht zu mir kommen würdest so komm ich zu dir um dir zu sagen daß ich mir ein vergnügen daraus machen würde deine philosophie auf einen gemächlichern fuß zu setzen verlange von mir was du willst es soll dir unverzüglich gewährt werden oder es müßte mehr sein als in meiner macht steht versprichst du mir's bei deinem königlichen worte sagte ich bei meinem worte versetzt er nun sagt ich so ersuch ich alexandern philipps sohn von macedonien so gut zu sein und mir aus der sonne zu gehen ist das alles sagte alexander alles was ich jetzt bedarf antwortete ich die hofschranzen erblaßten vor entsetzen ein könig muß sein wort halten sagte alexander indem er sich mit einem gezwungenen lächeln gegen seine leute wandte er rechtfertigt den zunamen den ihm die korinthier geben sagten die hofschranzen und er verdiente daß ihm auch nach seinem namen begegnet würde das sollt ihr bleiben lassen erwiderte der jüngling ich versichre euch wenn ich nicht alexander wäre so möcht ich wohl diogenes sein und damit führten sie sich wieder ab das abenteuer wird lärmen machen ich kann nichts dazu in ganzem ernste was hätt ich von ihm begehren sollen ich will mit seinesgleichen nichts zu tun haben in der tat ich bedarf nichts und wenn ich was bedürfte hab ich nicht einen freund sollt ich von einem könige wohltaten annehmen da ich keine von meinem freund annehme den ich dadurch glücklicher machen könnte aber der junge mensch gefällt mir weil man doch könige haben muß so wär es ebenso gut solche zu haben die ihm glichen ich zweifle nicht daß er mich auf die probe setzen wollte und doch schien ihm meine Bitte unerwartet. Es ist billig, daß er lieber Alexander als Diogenes ist. Ich dächte an seinem Platz ebenso. Aber es macht ihm Ehre bei mir, daß er Diogenes sein möchte, wenn er nicht Alexander wäre. Wie viel wird dieser einzige junge Mann den Griechen von sich zu reden geben? Er hat sich von ihnen zu ihrem gemeinschaftlichen Feldherrn gegen den großen König erwählen lassen. Ein schöner Vorwand für einen jungen Ehrgeizigen, dem Mazedonien und Griechenland ein zu kleiner Schauplatz ist. Ich wollte, daß er über die Welt zu gebieten hätte und dächte wie Diogenes. 36. Ich dachte an nichts weniger als ich gestern nachts auf meinem ulyssischen ruhebette lag, als besuch von einem könige zu bekommen. Auf einmal öffnete sich das hölzerne schloß an meiner hütte, und Alexander mit einer kleinen laterne in der hand trat ganz allein in meine zelle. Ich stand auf und hieß ihn willkommen. Du bist ein sonderbarer mensch, sagte er zu mir. Ich suche dich, so wenig ich Ursache habe, mit dir zufrieden zu sein. Denn du hättest mich beinahe zu einem närrischen Wunsche gebracht. Darf ich fragen, zu welchem? Kein König zu sein, damit ich Diogenes sein und Könige so demütigen könnte wie du. Vergib mir, Alexander, das war meine Absicht nicht. Ich lag in der Sonne, wie du kamst. Sie beschien mich so gut, daß es mir verdrießlich war, mir ein Vergnügen nehmen zu lassen, das in den Augen eines Königs so unbedeutend ist. Du hattest nichts bei mir zu tun, und ich hatte nichts von dir zu begehren. Ich hätte mich eine halbe Stunde besinnen können, ohne daß mir was anderes eingefallen wäre, als daß du mir aus der Sonne gehen möchtest. Gut, wenn du der sonderbarste Philosoph bist, den ich noch gesehen habe, so bin ich vielleicht der sonderbarste König, den du gesehen hast. Du gefällst mir. Ich wollte, daß ich dich bereden könnte, mit mir auf Abenteuer zu gehen. Ich brauche einen ehrlichen Kerl, der mir die Wahrheit sagt, und ich denke, du wärest mein Mann. Ein jeder Mensch muß seine Rolle spielen, König Alexander. Ich wäre nicht mehr Diogenes, wenn ich mit dir ginge. Aber wenn du es verlangst, kann ich dir so viel Wahrheit mit auf die Reise geben, als du brauchst, und wenn du Herr vom ganzen Erdboden würdest. Unter uns gesagt, ich gehe mit nichts Geringerm um. Ich habe Ideen, die ich mir nicht aus dem Kopfe bringen kann. Mazedonien ist nichts. Griechenland ist etliche Hufen mehr. Kleinasien, Armenien, Syrien, Medien, Indien, das wäre wohl etwas. Aber wenn wir das haben, nehmen wir ebensowohl das Übrige noch dazu. Kurz, ich sehe den Erdboden für ein Ding an, das aus einem Stücke gemacht ist. Die Menschen darauf haben alle zusammen nicht mehr als einen Anführer nötig, und ich fühle, daß ich gemacht bin, dieser Anführer zu sein. Ich wollte nicht dafür stehen, daß dir, wenn du damit fertig bist, der Einfall nicht kommen sollte, auf eine Brücke in den Mond und in die übrigen Planeten zu denken, um das ganze Sonnensystem zu erobern, welches auch aus einem Stücke gemacht zu sein scheint und wozu du nach deiner Denkungsart ein Recht haben wirst, sobald du Meister von diesem Erdenrund bist. Ich werde nie Chimären verlangen, Diogenes. Mein Projekt ist groß, aber auch so schön, so leicht auszuführen, daß mich nur wundert, wie ich der erste bin, dem es eingefallen ist. Du wirst über mich lachen, Alexander, aber ich versichre dich, ich würde gerade so gedacht haben, wenn ich in deinem Alter und mit so günstigen Umständen ein König gewesen wäre. Du hast die Herzen der Griechen in deiner Hand, und mit 30.000 Griechen muss ein junger Mann wie du mit der ganzen Welt fertig werden können. Aber wenn du sie nun hast, was willst du mit ihr anfangen? Welche Frage für einen Philosophen, was ich mit Macedonien oder Epirus anfinge, wenn ich sonst nichts hätte. Es ist alles schon in meinem Kopf angeordnet. Die noch unpolizierten Völker werd ich in neu angelegte Städte ziehen und mit den besten Gesetzen versehen, die ich für sie nötig finde. An allen großen Flüssen, an allen Seeküsten will ich neue Kolonien und Handelsplätze anlegen, alle Provinzen des festen Landes durch brauchbare Straßen vereinigen, dem ganzen Erdboden einerlei Sprache und mit unserer schönen Sprache unsere Wissenschaften und Künste geben. Und, damit ich alles übersehe und die Maschine in Gang erhalten kann, ungefähr in dem Herzen meiner Eroberungen eine große Stadt anlegen, welche der Vereinigungspunkt aller Nationen und ihrer verschiedenen Verhältnisse und Vorteile, die Seele aller ihrer Bewegungen, der Inbegriff aller Schätze der Natur und Kunst, der Sitz der Amphiktyonen des menschlichen Geschlechts, die allgemeine Akademie seiner auserlesensten Geister, kurz die Hauptstadt der Welt und meine Residenz sein soll. Und wie lange, König Alexander, denkst du, dass dieses große Werk dauern werde? Solange ein Alexander sein wird, es zu regieren. Das sieht einer Prahlerei gleich, Freund Diogenes, aber ich traue dir zu, dass du es für das hältst, was es ist, gesetzt die Unbeständigkeit der menschlichen Dinge oder vielmehr die schwindlige Beschaffenheit der menschlichen Köpfe, welche in kurzem der Glückseligkeit selbst überdrüssig werden, lasse meine Stiftung von keiner langen Dauer sein. So wird doch der Nutzen, den ich dem menschlichen Geschlecht dadurch verschaffe, sich über viele Jahrhunderte erstrecken, und ich werde doch immer das Vergnügen haben, dem vorübergehenden Traum meines Daseins durch die größte Unternehmung, die jemals in die Seele eines Sterblichen gekommen ist, eine Art von Unsterblichkeit gegeben zu haben. Aber die Schwierigkeiten der Ausführung? Schwierigkeiten? Dafür lass du mich sorgen, gib mir nur 10 Jahre, und dann komm und sieh. Aber die Köpfe, die es kosten wird, bis du so viele 100 Nationen gelehrig genug gemacht haben wirst, sich von dem deinigen regieren zu lassen? Köpfe mag es kosten. Es ist mir leid, denn ich bin kein Freund von Würgen und Zerstören. Aber daß ich um dieser Köpfe willen, die doch ohnehin später oder früher der Natur ihre Schuld bezahlen müßten, meinen Plan fahren lasse, das sollen mich alle Köpfe der Welt nicht überreden. Setz ich nicht meinen eigenen aufs Spiel? Zudem sind die Weiber in Hyrkanien und Baktriane so fruchtbar, daß der Abgang unmerklich sein wird. O Alexander, rief ich, du bist nur 20 Jahre alt, andere deinesgleichen verzehren ihre unrühmliche Jugend in Wollüsten und Müßiggang, zufrieden beim Trinkfeste die Ersten zu sein und Anschläge auf die Tugend unserer Weiber zu machen. Und du hast in diesem Alter den Entwurf von einem allgemeinen Reiche gemacht und gehst hin, ihn auszuführen. Ich sehe dich von der hohen Schönheit deiner Idee begeistert. Du bist dazu gemacht, ins Werk zu setzen, was kleinere Seelen für eine Chimäre halten würden. Ich würde dir und mir selbst lächerlich vorkommen, wenn ich dich von deinem Vorhaben abzuziehen suchen wollte. Gesetzt auch, ich hätte einige erhebliche Einwendungen zu machen, so wird es gerade so viel sein, als wenn ich einem Verliebten durch eine Kette von Schlussreden beweisen wollte, daß er besser täte, nicht verliebt zu sein. Geister, wie der deinige ist, erweckt der Himmel, so oft er dem Erdboden eine neue Gestalt geben will. Die Regeln, wonach wir andere uns zu betragen haben, sind keine Gesetze für Alexandern. Ich würde dir vielleicht in meinem Herzen fluchen, wenn ich ein Athener oder Spartaner oder Kappadokier oder Mede oder Ägypter wäre. Aber ich bin ein Weltbürger. Kein anderes Interesse als das Beste des menschlichen Geschlechts im Ganzen betrachtet, ist in meinen Augen groß genug, um zu verdienen, dass es in Betrachtung gezogen werde. Geh, Alexander, und führe den großen Gedanken aus, der deine Seele schwellt. Nur vergiss mitten im Laufe deiner glänzenden Unternehmungen nie, daß wir andere Erdensöhne so empfindlich für Schmerz und Vergnügen sind, wie du selbst, und daß du mit allen deinen Vorzügen so hinfällig bist wie wir. Es braucht nichts mehr, als einen elenden Pfeil vom Bogen eines nichtswürdigen Sogdianers oder etliche Tropfen Gift von einem treulosen Meden in deinen Becher gemischt, um alle Entwürfe deiner großen Seele in Träume zu verwandeln. Du läufst eine gefährliche Bahn. Der Mensch kann alles eher ertragen als unumschränkte Gewalt. Der Augenblick, wo du der Versuchung unterliegen wirst, dich von deinen Schmeichlern bereden zu lassen, dass du mehr als ein Mensch seiest, wird das Ziel deines Ruhms und der untergang deiner tugend sein. Dann wirst du deine schöne taten durch laster beflecken, welche deine menschheit nur zu sehr beweisen werden. Grausamkeit und zügellose Leidenschaften werden deine Regierung verhaßt machen, dein Leben abkürzen und dein Reich einem dieser seltenen und weit glänzenden Meteore gleich machen, welche die Welt einen Augenblick in Erstaunen setzen, aber wieder verschwunden sind, indem noch alle Augen auf ihre Betrachtung starren. Alexander saß mit gesenktem Haupte da und schien in Gedanken vertieft zu sein, während ich das alles sagte. Ich vermute, daß er über meinen Sittenlehren ein wenig eingeschlummert war. Aber bald, nachdem ich aufgehört hatte, erwacht er wieder, stand auf und sagte mir, daß er mit Anbruch des Tages von Korinth abgehen würde. Im Ernste, Diogenes, setzte er hinzu, kann ich dir zu nichts nütze sein? Die Korinthier kennen, wie ich sehe, deinen Wert nicht. Ich bin zufrieden, wenn sie mir nichts Übels tun. Seelen von deiner Art sind zum Wohltun gemacht. Ach, Alexander, es sind in diesem Augenblicke so viele Tausende, die in Elend und Unterdrückung schmachten. Könntest du machen, daß diese Unglücklichen den Tag deiner Geburt segneten, so hättest du mir alles Gute getan, das mir der größte der Könige zu tun vermag. Du bist ein glücklicher Mann, Diogenes. Ich kann nicht unwillig darüber werden, daß du vielleicht der einzige Mensch in der Welt bist, der meine Freundschaft abweist. Alexander, sagt ich ihm, ich ehre dich, wie ich niemals einen Sterblichen geehrt habe. Aber ich kann dir nicht sagen, was ich nicht denke. Ein König kann kein Freund sein und kann keine Freunde haben. Verwünscht seist du mit deiner Aufrichtigkeit, Diogenes. Ich will nichts mehr davon. Du würdest machen, daß ich mich in deine Tonne wünschte, und die Welt hat genug an einem Diogenes. Das weiß ich eben nicht. Aber das ist gewiß, daß sie unter zwei Alexandern zu Trümmern gehen würde. Du sagst die Wahrheit, alter Mann. Lebe wohl. Ende von 36. Die Republik des Diogenes 1-3 von Nachlass des Diogenes von Sinope. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland. Die Republik des Diogenes an Xeniades. 1. Ich habe dir meine Republik versprochen, guter Xeniades, und der Besuch eines mazedonischen Jünglings, der auf Eroberung der Welt auszieht, hat mich in die Laune gesetzt, dir Wort zu halten. Um den ungeheuren einfall zu haben, aus allen völkern des erdbodens einen einzigen staat zu machen, muß man Alexander sein. So weit erstreckt sich meine Einbildungskraft nicht. Ich will mir einbilden, ich wär ein weiser Zauberer, der mit Hülfe einer magischen Rute alle seine Ideen realisieren könnte, und hätt eine noch unbewohnte Insel vor mir liegen, welche groß und fruchtbar genug wäre, einige hunderttausend Männer mit den dazugehörigen Weibern und Kindern, auf jeden Mann höchstens zwei Weiber und sechs Kinder gerechnet, hinlänglich zu ernähren. Ich setze ferner voraus, dass diese Insel, ja, das ist eben die Frage, was ich voraussetzen soll, ob zum Exempel meine künftigen Untertanen noch ungezeugt und ungeboren oder zwar erwachsen, aber noch wild, oder ob sie wirklich schon so policiert, so geschickt, so wohl erzogen und fromm sein sollen, als wir Griechen sind. Die Sache verdient Überlegung. 2. Alles wohl erwogen, denke ich, ich will sie schon erwachsen nehmen. Es würde mir gar zu viele Mühe machen, bis ich so viele Leute gezeugt, geboren und so weit gebracht hätte, dass sie ohne Fürband gehen könnten. Doch ich vergesse, dass ich ein Zauberer bin. Kann ich sie nicht mit einem einzigen Schlag meiner Rute machen, wie ich sie haben will? Das ist kein geringer Vorteil, aber bei einem solchen Geschäft ist er unentbehrlich. Der Henker möchte eine Republik machen, wenn man die Leute nehmen müsste, wie man sie fände. Ich hole mir also ungefähr 100.000 hübsche Mädchen aus Albanien, Iberien und Kolchis zusammen, wo man sagt, dass sie am schönsten wachsen. Es versteht sich, dass ich sie aus 4 oder 5 mal 100.000 ausgesucht habe. Lauter große, starke, voll aufgeblühte Dirnen mit langen blonden Haaren, blauen Augen, hoher Brust, vollem Busen, runden, ausgeschweiften Hüften, kurz mit allem, was die Kenner zur vollkommenen Schönheit und Gesundheit einer Kindergebärerin fordern. Von Farbe lauter Lilien und Rosen und alle im 20. Jahre. Diese Mädchen versetz ich durch einen Schlag meiner Rute mitten im Mai in das anmutigste Tal am Fuße des Antilibanus. Meine Geister haben indessen unter jedem Mandelbaum und Rosinenstrauch eine Tafel gedeckt. Keine Niedlichkeiten von der Art, womit unsere Reichen sich langsam vergiften lassen, gute, nahrhafte, saftvolle Speisen und frisches Quellwasser dazu, so viel sie wollen. Sobald alles fertig ist, flugs holt mir 100.000 hübsche junge bursche aus hyrkanien und baktriane her. Keine adonisse, keine glatte halbweibliche ganymede, wie ihr korinthische herren, wer weiß wozu, in euern gynäceen unterhaltet. Große, derbe bengel, die noch alle ihre jugendkraft beisammen haben, gewohnt in wäldern herum zu schwärmen und, wie laute herkulesse, ihren landsleuten, den tigern und panthertieren, die häute abzujagen, die um ihre breiten schultern hangen. Wie die mädchen und die jungen einander ansehen werden, das könnt ihr euch vorstellen. Die natur mag jetzt vollenden, was ich angefangen habe. Ihr könnt euch darauf verlassen, daß sie gute arbeit machen wird. Aber wie, sagt ihr, nichts als brunnenwasser dazu? Keinen wein von Thasos, von Chios, von Zypern? Keinen tropfen. Glaubt ihr, meine Hyrkanier haben solche Stärkungsmittel vonnöten? Meine Mädchen würden euch ein solches Misstrauen sehr übel nehmen. Die Morgenröte bricht an. Die Jünglinge wachen auf und wollen auch die armen Kinder nicht länger ruhen lassen. Nun, es mag sein, weil es doch das letzte Mal ist, und dann, meine Geister, tragt mir sie, ebenso plötzlich, als sie gekommen sind, wieder in ihre Wälder zurück. Ich habe sie nicht mehr vonnöten. Juno, Lucina, steh uns bei. In 9 Monaten hab ich zum wenigsten 130.000 kleine Bübchen und Mädchen zu erziehen. Jedes Mädchen so lieblich wie eine Grazie, jeder Knabe so schön wie der junge Bacchus. Und nun lasst sehen, ob ich euch nicht eine Republik daraus machen will, wie noch keine gewesen ist. 3. Ich weiß es mir selber dank, dass ich mir die künftigen Einwohner meiner Republik nach meiner eigenen Idee habe machen lassen, oder, richtiger zu reden, dass ich es der bloßen, unverdorbenen Natur aufgetragen habe, sie zu machen, wie sie es selbst für gut befände. Denn, die Wahrheit zu gestehen, ich würde in 20 Jahren nicht mit allen den Veränderungen fertig geworden sein, die ich mit euren polisierten Griechen und Asiaten hätte vornehmen müssen, bis sie nur einigermaßen in meinen Staat getaugt hätten. Ich wohnte neulich den isthmischen Spielen bei. Welch eine unendliche Menge Volks, von Königen und Königinnen bis zu Sklavenmäklern und Zitronenmädchen, übersah ich da mit einem Blicke. Wie viele Gattungen und Arten in fast unzählbaren Subdivisionen. Staatsmänner, Archonten, Räte, Redner, Advokaten, Heerführer, Oberste, Hauptleute, bis zu den Helden, die des Tages für 18 Pfennige dienen. priester poeten geschichtschreiber philosophen maler bildhauer musikanten baumeister meister in allen notwendigen und entbehrlichen künsten wechsler kaufleute seefahrer juwelenhändler spezereikrämer weinhändler köche pastetenbäcker komödianten mimen seiltänzer gaukler taschenspieler beutelschneider schmarotzer kuppler und unter allen diesen kluge witzige dummköpfe ehrliche leute spitzbuben ehrgeizige niederträchtige wucherer verschwender weichlinge narren und gecken von so vielerlei arten gattungen geschlechtern figuren farben und zuschnitt daß aristoteles in seinem ganzen leben nicht fertig würde wenn er sie klassifizieren wollte. Was für ein mächtiger Gott ist der Zufall, dacht ich bei mir selbst. Welcher Philosoph getraute sich, aus so ungleichartigen Bestandteilen ein erträgliches Ganzes zusammenzusetzen? Und dieser Zufall hat alle unsere kleinen Reiche und Staaten daraus zusammengestöbert. Und doch seht ihr, dass es nach Gestalt der Sachen noch so ziemlich erträglich darin zugeht. Indessen gesteh ich, der Fehler mag nun an meiner Republik oder an was anderm liegen, daß ich die wenigsten von allen diesen wackern Leuten zu gebrauchen wüßte. Fürs Erste müßte ich die ganze Klasse der Staatsleute abdanken, denn meine Republik muß von sich selbst gehen, wenn sie einmal aufgezogen ist, oder ich wollte keine faule Mispel um sie geben. Soldaten, meine Leute sollen glücklich sein, ohne es zu scheinen. Man soll es nicht der Mühe wert halten, sie anzufallen. Und vor bloßen Räubern fürchten sie sich nicht. Es sind starke, nervige Gesellen, welche die Keule so gut zu führen wissen, als ihr einen Luftfächer. Sie sollen euch gewiß die Lust, ihre Weiber und Töchter zu entführen, beim ersten Versuche vergehen machen. Baumeister, Paläste, Tempel, Amphitheater werden wir nicht nötig haben, und um uns von gutem Holze kleine saubere Häuschen zu bauen, wenn Jahrszeit und Witterung uns die freie Luft verbieten, dazu brauchen wir keine Baumeister. Wir werden uns mit dem begnügen lassen, was die Natur auf unserer Insel wachsen lässt, und das werden wir alles für uns selbst brauchen. Wir haben also nichts zu handeln noch zu tauschen. Eure Seefahrer und Negozianten können nur weiterreisen. Bei uns ist nichts zu tun. Eure Wollen- und Seidenfabrikanten sollten wir auch entbehren können. ich werde dafür sorgen, daß in den wäldern unsrer insel der bären, wölfe, lüchse und füchse so viel sein sollen, als meine leute zu ihrer winterkleidung vonnöten haben. Und für sommerkleider will ich die ganze südliche seite mit wollenbäumen bedecken. Unsre weiber und mädchen sollen die wolle selbst sammeln, spinnen, weben, auch färben, wenn sie wollen, und sich artige, niedliche Gewänder daraus machen. Denn sie sind so gern geputzt als die eurigen. Und warum Gewänder? Wird ein Gymnosophist fragen. Erstlich, weil Luft und Sonne den Rosen und Lilien ihrer Haut schädlich sein würden, und dann, weil ich nicht für gut finde, daß sich die Augen meiner Knaben und Jünglinge mit den Schönheiten ihrer Liebsten so gemein machen sollen, um sie vom ersten Anblick auswendig zu wissen. Den ganzen Zug der üppigen Künste, die eurer Pracht, Liebe und Weichlichkeit dienen, weiß ich zu nichts zu gebrauchen. Ich denke sogar, daß wir euch eure Maler und Bildhauer lassen werden. Ich tu es ungern, aber die Furcht, daß es einem von ihnen etwan einfallen könnte, seinem Bildchen eine Kapelle zu bauen und sich selbst zum Priester davon zu weihen, überwiegt alle meine Liebe zu diesen Künsten. Im Grunde kann ich ihrer auch sehr wohl entbehren. Findet einer von meinen Jünglingen seine Geliebte so schön, daß er ihre Gestalt verewiget zu sehen wünscht, so mag ihm Amor helfen, eine lebendige Kopie von ihr zu machen. Sie wird allemal schöner und dauerhafter sein als das schönste Bild, das ein Lysippus oder Apelles von ihr machen könnte. Eure Köche, Pastetenbäcker, Näschereienkrämer, Parfümierer und so fort, weg damit. Die Natur soll meinen Leuten entweder selbst kochen oder sie kochen lehren. Ihr Naschwerk soll ihnen auf Bäumen und Stauden wachsen. Und meine Weibsleute sollen die reinlichsten, niedlichsten und wohlriechendsten Dinge von der Welt sein, ohne was anderes dazu nötig zu haben, als frisches Brunnenwasser, einen Strauß am Busen und Rosenblätter auf ihre Matratzen oder auf den weichen Grasboden, wo ich euch unter gewissen Bedingungen erlauben werde, sie im Schlaf zu überraschen. Eure Sophisten, Geschichtschreiber, Dichter und so weiter, sie werden mir vergeben, aber ich weiß nichts mit ihnen anzufangen. Die Hälfte von ihrer Gelehrsamkeit wäre genug, meine Kolonisten unwiederbringlich um ihr bisschen Mutterwitz zu bringen. Zu Dichtern soll sie die Liebe oder die Freude machen. aus euren geschichtschreibern würden sie nur laster kennen lernen die sie nicht kennen sollen oder tugenden die ihnen zu nichts nütze wären von philosophie brauchen sie keine andere als die philosophie des diogenes und diese sollen sie von ihren müttern und ammen lernen also gott befohlen meine herren schauspieler mimen tänzer und was unter diese rubrik gehört es mögen in republiken wie die eurigen sind ganz brauchbare leute sein sie machen das volk seines leides vergessen und desto besser für die regenten aber bei uns taugten sie nichts tanzen soll meine jugend von der fröhlichkeit lernen laßt ihnen noch was dazu auf einer ländlichen pfeife aufspielen um sie im takt zu erhalten so wette ich was ihr wollt ihr werdet selbst kommen und ihnen ihre kunstlosen tänze ablernen ihr werdet sie auf euren tanzsälen nachmachen wollen aber die herzliche freude welche die seele davon ist werdet ihr nicht nachahmen können die muß man fühlen und um sie in ihrer ganzen lauterkeit zu fühlen müßtet ihr einwohner meiner insel sein mimen würden sich einem so einfältigen volk als das meinige ist nicht verständlich machen können und schauspieler was wollten sie uns aufführen tragödien warum sollte ich die schönen hellen augen meiner jungen weiber ohne not in erkünstelten tränen baden komödien wir werden nicht mehr narrheit unter uns haben als so viel man schlechterdings braucht um weder gar zu dumm noch gar zu weise zu sein und das ist nicht narrheit genug um fratzenbilder hervorzubringen die ein parterre wiehern machen kurz wir wollen schon mittel finden uns die zeit zu vertreiben behaltet immer eure zeitvertreiber für euch selbst und zudem womit wollten wir sie bezahlen aber ärzte muß man doch haben schlimm genug wenn ihr sie haben müßt ich ehre die Hippokraten sie sollen willkommen sein wenn sie zu uns kommen wollen aber zu tun werden sie wenig finden die luft auf unserer insel ist eine gesunde luft und bei der einfältigen lebensart die wir führen bei der mäßigkeit unsrer tafel bei der heiterkeit unsers gemüts ohne sorgen ohne kummer ohne ehrgeiz ohne andere als wohltätige leidenschaften und ergetzende phantasien die uns in einem angenehmen gefühl unsers daseins erhalten wozu sollten wir ärzte bedürfen wir wollen euch zu uns bitten meine herren sobald wir einer gar zu einförmigen gesundheit überdrüssig sind. Den ganzen übrigen Tross der Leute, welche von der Behendigkeit ihrer Hände oder der Geschmeidigkeit ihrer Zunge oder der Beweglichkeit ihrer Hüften oder der Gefälligkeit gegen eure Leidenschaften, Absichten und Launen leben, wollte Gott, daß ihr Mittel fändet, eure Staaten von diesem Auskehricht zu reinigen. Es gibt allenfalls noch eine Menge unbewohnter Inseln, wohin ihr sie verpflanzen könnet. Die unsrige ist schon besetzt. Ende von 3. Vier und fünf von Nachlass des Diogenes von Sinope. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland. Vier. Sie ist gerade so, wie sie Aristoteles haben will. Nicht zu kalt und nicht zu warm, ihre Luft rein und gelinde, ihr Erdreich fruchtbar, ihre Wälder voll Wild, ihre Gehölze voll Lärchen, Nachtigallen und Distelfinken, ihre Flüsse und Bäche voll Fische, ihre Anger und Täler mit Herden und ihre Felder mit Reis und Weizen bedeckt. Ihr sehet, daß ich Vorrat auf viele Jahrhunderte habe, wenn sich meine Leute nur eine kleine Mühe geben wollen, den Reichtum zu erhalten, in den ich sie einsetze. Weil es mich nur einen Schlag mit einer Rute kostet, so habe ich ihnen die Hütten bauen lassen, worin sie künftig wohnen sollen. Sie sind alle von gutem Zedernholze gebaut, mit Palmblättern bedeckt, geräumig, gleichförmig, ungekünstelt und durch den ganzen bewohnbaren Teil meiner Insel, meistens plattes Land, in gleicher Entfernung zerstreut. Ich habe ihrer ungefähr 60.000 bauen lassen. Wenn wir künftig mehr gebrauchen oder wenn die alten baufällig geworden sind, so mögen meine Insulaner selbst für neue sorgen. Das ist bald gesagt, aber dazu werden sie Äxte und Sägen vonnöten haben, denn mit den Zähnen wie die Biber werden sie ihre Bäume schwerlich zu Balken und Brettern nagen. Und um Äxte und Sägen zu haben, müssen sie Eisengruben, Schmelzhütten und Eisenhämmer haben, und um diese zu haben, müssen sie. Der Henker hole alles, was sie haben müssten. Das würde mir meine ganze Republik zugrunde richten. Sie sollen in Lehmhütten wohnen. Aber das wäre zu unreinlich, und meine Leute sollen keine schmutzige Leute sein. Also in Höhlen und Grotten. Aber dazu werden wir nicht Felsen genug auf der Insel haben, wenn sie auch alle in lauter Grotten ausgehauen wären, und Städte kann ich aus gewissen Ursachen schlechterdings nicht bauen lassen. ich weiß mir nicht zu helfen, anders nicht, als daß ich sie ein für allemal mit äxten, beilen und sägen versehe und dafür sorge, daß wenigstens alle 20 jahre ein schiff mit dergleichen werkzeug an ihrer küste scheitern muß. Hab ich mir nicht gerade solcher fälle wegen eine Zauberrute ausbedungen? V. Nun ist es Zeit, daß ich meine Kolonie in ihre neue Wohnung einführe. Ich habe sie, kraft meines magischen Stabes, die ersten 18 Jahre ihres Lebens wegschlummern lassen. Und nun erwachen sie sämtlich, Jünglinge und Mädchen, auf einmal mit dem Wuchs der Stärke und vollen Blüte des 18. Jahres, reif zu jedem süßen Gefühl ihres Daseins und zu dem ganzen kleinen Kreise angenehmer Verrichtungen, in welchen die Natur ihre Tätigkeit einschränkt. O Amor und du, freundliche Venus, alles vermehrende Gottheit, euch ruf ich jetzt für meine Kinder an. Euch kommt es zu, den süßen und mächtigen Trieb, der, indem ich sie einander entgegenführe, zum ersten Mal in ihrer Brust klopfen wird, zu entwickeln und, was ohne euch ein bloßes Spiel der Fibern wäre, zu Liebe und zärtlicher Empfindung zu bilden. Man denke nicht, daß ich hier einen Gott aus der Maschine hervorrufe. Ich habe des höhern Beistandes, den ich erbitte, mehr als zu sehr vonnöten. Es ist keine so geringe Sache, 130.000 Leute von 18 Jahren auf ihr ganzes Leben glücklich zu machen. Wie es nur darum zu tun war, sie machen zu lassen, dazu hatte ich nichts als den Instinkt vonnöten. Sie gerieten nur desto besser. Aber nun, da sie gemacht sind, sie auch glücklich zu machen, oder vielmehr, weil die Natur so ziemlich dafür gesorgt hat, zu verhindern, daß sie nicht aus Unverstand und Unerfahrenheit sich selbst unglücklich machen, das ist der Punkt. Ich wünschte, meine Zauberkunst möchte sich so weit erstrecken, daß ich eine andere Art, ihr Leben und ihre Gattung zu erhalten, für sie ausfindig machen könnte, als die gewöhnliche. Denn alles ohne Vorurteile überlegt, ist doch nicht zu leugnen, daß das Bedürfnis des Essens und Trinkens und ein gewisses anderes, welches sich gemeiniglich anmeldet, wenn ihr wohl gegessen und getrunken habt, die wahren Quellen der meisten Übel unter den Sterblichen sind. Lange schon vor der schönen Helene gab ein Ding, das ich nicht bei seinem rechten Namen nennen darf, Anlass zu 1000 verderblichen Unordnungen. Und wie wenig eigennützige und gewinnsüchtige Laster blieben übrig, wenn wir von luft und sonnenstrahlen leben könnten. Allein das ist nun nicht zu ändern. Meine armen Pflegekinder, hier nützt euch mein guter Wille nichts. Ihr müsst euch nähren und begatten, wie alle andere Erdenbewohner auch. Alles, was ich tun kann, ist die Natur für euch zu fragen, wie sie haben wolle, dass ihr das eine und das andere tun sollet. Denn so unverschämt bin ich nicht, dass ich mir einbilden sollte, es besser zu wissen als die Natur. Fangen wir immer beim Begatten an. Es ist wirklich der angelegenste Punkt, denn meine Jünglinge und Mädchen sitzen in diesem Augenblicke alle unter den Bäumen vor ihren Wohnungen durch die ganze Insel zerstreut und werden von meinen dienstbaren Geistern mit einer frugalen Mahlzeit von Reis und Früchten bewirtet, worin künftig ihre gewöhnliche Nahrung bestehen wird. Nach der Tafel werden sie zum Tanzen aufstehen, und bis dahin muß dieser Teil unserer Gesetzgebung ins Reine gebracht sein. Die Sache leidet keinen Aufschub. Plato hält die Gemeinschaft der Weiber für das unfehlbarste Mittel, sie unschädlich zu machen. Das mag in seiner Republik gut sein, die aus lauter Ideen zusammengesetzt ist und lauter Ideen zum Endzweck hat. In der meinigen, wo alles natürlich zugehen soll, würde diese Methode nicht gut tun. Die Bevölkerung meiner Insel würde darunter leiden. Unsere Kinder würden in jedem Manne ihren Vater suchen und ihn eben deswegen nirgends finden, weil es ein jeder anderer ebenso gut sein könnte als dieser oder jener. Die Liebe, aus welcher die Natur, wie mir deucht, eine Quelle von Glückseligkeit für uns machen wollte, würde bloß auf Bedürfnis und tierischen Instinkt herabgewürdigt. Kurz, ich begreife nicht, wie meine Leute bei dieser Einrichtung so glücklich sein könnten, als ich sie gern machen möchte. Aber, sagte Plato, durch welches andere Mittel willst du den unzähligen Unordnungen vorbeugen, denen du durch Einführung des Eigentums unter beiden Geschlechtern tausend Pforten öffnest? Und siehst du nicht, dass, indem du deine Menschen in kleine Familien absonderst, dein Staat in unzählige besondere Gesellschaften zerstückelt wird, deren jede ein näheres Interesse hat als das Allgemeine? Das sehe ich, göttlicher Plato, so wie ich sehe, dass du allen den Unordnungen, die dir so fürchterlich vorkommen, dadurch abhilfst, dass du die Namen der Dinge umtauschest und die äußerste Unordnung in deiner Republik zur Ordnung machst. Und wie ich sehe, dass du, um das allgemeine Interesse deines idealischen Staates zu befördern, alle die empfindungen vernichtest, wodurch das allgemeine Beste für einen jeden Einzelnen interessant wird, oder, kurz zu sagen, wofür ein allgemeines Interesse sich denken lässt. Ich kann nichts dafür, dass die Natur so viele Öffnungen und Ritzen am Menschen gelassen hat, durch welche sich Irrtum und Verderbnis einschleichen kann. Aber bei allem dem will ich mich zu einem Priester der Mutter Berecynthia machen lassen, wenn das nämliche wunderliche Ding, wovon ich sagte, auf meiner Insel nicht tausendmal weniger schlimme Händel veranlassen soll als auf allen euren Inseln, Halbinseln und festen Ländern der ganzen Welt. Ich habe ungefähr 60.000 Knaben und 10.000 Mädchen mehr als Knaben, die ich wahrlich nicht der Diana zu weihen gedenke. Wie, ich sollte 10.000 schöne, frische, von gesundesten Blute strotzende Mädchen brach liegen lassen? Nicht eine einzige, so wahr ich Diogenes, meiner Mutter Sohn, bin. Nun ist kein ander Mittel, als entweder für diese 10.000 Mädchen ebenso viel neue Jünglinge machen zu lassen, und das ist mir jetzt gerade nicht gelegen, oder sie unter alle 60.000 zu verteilen, und das wäre wider meinen Antiplatonismus, oder? Dacht ich's nicht. Sie sind des Tanzens halb müde geworden. Paar und Paar oder drei und drei, wie die Grazien, haben sie sich in die anmutigen Gebüsche geschlichen, womit ich ihre Wohnungen wie mit Kränzen durchflochten habe. Nun kann ich mir die Mühe ersparen, auf Auswege zu denken. Amor und seine Mutter würden meiner spotten, und es ginge doch weder besser noch schlimmer, als sie es haben wollen. Lieber will ich mir's gutwillig gefallen lassen. Alles, o ihr holde Götter der Liebe, sei demnach eurem Einfluss überlassen. Stiftet an diesem Abend, dem Einweihungsfeste meiner Republik, so viele Bündnisse, als ihr wollt und könnt. Weder das blinde Los, noch ein fremder Befehl, dem das Herz sich selten unterwirft, soll der Ehestifter bei meinen Pflegekindern sein. Ich begebe mich für jetzt und alle Zeit aller Willkür, die ich mir, unter welchem Vorwand es sei, über sie anmaßen könnte. Amor allein hat das Recht, über ihre Herzen zu gebieten. Ich denke, er wird meine 10.000 Mädchen nicht vergessen. Kann er 10.000 von ihren Schwestern überreden, sich mit eben so viel Jünglingen in Güte zu vertragen, wer hat was dawider einzuwenden? Aber werden die übrigen 50.000 Jünglinge nicht eifersüchtig werden? Nein, wenn jeder seine Schöne so lieb hat, als ich einst meine glycerion. Aber wenn das nun nicht wäre, so mögen sie selbst zusehen, ich kann nicht für alles Rat schaffen. VI. Von Nachlass des Diogenes von Sinope. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland. VI. Wenn sich doch eure Könige und Fürsten vorstellen könnten, wie angenehm es ist, eine Menge von Leuten glücklich zu machen. In meinem Leben hat mir nichts ein so vollkommenes Vergnügen gemacht, als die Vorstellung, 130.000 liebenswürdige junge Geschöpfe wenigstens auf 24 Stunden glücklich gemacht zu haben. Meine Ehegesetze sind nun in Ordnung gebracht. In 20 Jahren hoff ich, meine Insel ziemlich bevölkert zu sehen. Ob es eine ewige Liebe gibt, das weiß ich nicht. So viel ist gewiss, dass es unbesonnen wäre, einander ewige Liebe zu schwören, so geneigt man mit 16 Jahren dazu ist. Aber ewige Liebe schwören müssen? Nein, meine Kinder, ich will euch keinen Anlass geben, einander desto eher überdrüssig zu werden. Wem die Freiheit, die ich meinen Insulanern lasse, anstößig ist, der muss, denk ich, gewohnt sein, die Welt mit dem halben Durchmesser des kleinen Kreises zu messen, den er um sich selbst und den Ort, wo er etwas zu bedeuten hat, 1 oder 2 Stunden scheibenweise herumzieht. Es ist nichts alberner, als alles lächerlich oder ärgerlich finden, was anders ist als bei uns. Im Grunde läuft doch der ganze Unterschied darauf hinaus, dass ihr euch die Freiheiten selbst nehmt, die ich meinen Untertanen lasse, weil ich nicht gern Gesetze gebe, bloß damit ich fein viel zu dispensieren und zu strafen bekomme. Ich sehe nicht, warum die Ehen in meiner Insel nicht dauerhaft sein sollten. Ehrgeiz, Interesse, Unverträglichkeit der Gemüter, tödliche Feindschaft, Unvermögen oder wie die andern Ursachen eurer Ehescheidungen heißen, finden bei uns nicht statt. Doch erlaube ich meinen Leuten, in gewissen Umständen einen Tausch zu treffen, insofern es mit gutem Willen der sämtlichen Interessenten geschieht. Diejenigen, welche, ohne jemals zu tauschen, 40 Jahre miteinander gelebt haben, werden öffentlich mit einem Kranze von Jasmin und Myrten gekrönt und erhalten dadurch das Recht, bei allen Festen mit einem solchen Kranz um die Stirne oben anzusitzen und bei den Versammlungen zuerst ihre Meinung zu sagen. Eine schöne, häßliche gibt es überhaupt in meiner insel nicht welche überzeugt werden kann zwei liebhaber zugleich zu begünstigen wird verurteilt drei monate lang bei allen festen und öffentlichen lustbarkeiten mit sechs daumen hohen spitzigen schuhen und einem 18 daumen hoch aufgetürmten aufsatz von ziegenhaaren zu erscheinen eine strafe die in den augen meiner insulanerinnen so entsetzlich ist daß es auf dem ganzen erdboden keine behutsamere geschöpfe gibt als sie übrigens ist auf meiner insel nicht erlaubt sich in fremde liebesangelegenheiten einzumischen der oder diejenige welche sich beigehen ließen einem zärtlichen paar in eine grotte nachzuschleichen oder einem manne zu verraten daß man seine frau mit einem andern hinter einem rosenstrauche habe sitzen sehen wird ohne die mindeste nachsicht in einen nachen gesetzt und mit einem guten frischen landwinde unter höflicher empfehlung an die tritonen und nereiden ins hohe meer abgeschickt eine einzige solche übeltätige kreatur würde hinlänglich sein den samen der zwietracht in meiner ganzen insel auszusäen ihr werdet mir einwenden daß es bei so gestalten sachen unmöglich sei eine schöne jemals zu überweisen daß sie zwei männer zugleich begünstige schwer ist es ich gesteh es aber nicht unmöglich denn es würde unmöglich gewesen sein von dem gesetze dessen ich eben erwähnte den mann oder die frau nicht auszunehmen welche selbst unmittelbar bei einem solchen fall interessiert wären gesetzt ich sehe meine eigene frau mit einem andern die einsamkeit suchen so ist mir falls ich unhöflich genug wäre sie zu überraschen nicht nur erlaubt sie zur strafe der spitzigen schuhe und der pyramide von ziegenhaaren zu ziehen sondern ich bin auch berechtigt ihren liebhaber anzuhalten mir wofern ich anders lust zum tausche habe seine frau gegen die meinige abzutreten indessen versichern mich meine geister welche die gabe haben die begebenheiten der moralischen welt auf etliche jahrhunderte hinein so genau auszurechnen als unsere sternseher die sonnenfinsternisse daß dieser fall sich in den ersten 25 jahren meiner republik kaum 5 oder 6 mal ereignen werde welches denke ich 5 oder 6000 mal weniger ist als in jedem andern staate eine gleiche anzahl von einwohnern vorausgesetzt in einem einzigen monat geschehen könnte amor für den ich übrigens alle ehrfurcht hege die ich ihm schuldig bin wird mir verzeihen wenn ich sage daß er seiner natur nach ein loser vogel ist der sich's schlechterdings nicht wehren läßt, von zeit zu zeit eine kleine schelmerei zu begehen. Ich kann ihn nicht anders machen, und ich fordre alle eure Gesetzgeber und Sittenlehrer heraus, ihn anders zu machen, wenn sie können. Was blieb mir also übrig, als ihm entweder die Flügel gar abzuschneiden, und wenn ihr euch dazu entschließen könnt, so schneidet ihm ebensowohl auch alles andere ab, was sich abschneiden läßt, oder die Behutsamkeit unter meinem Volke zu einer der vornehmsten Tugenden zu machen, wie sie es auch in der Tat ist. Ihr möchtet leben, wo und in welchen Umständen ihr wolltet. Das Wort Eifersucht habe ich aus den 365 Wörtern, woraus die Sprache meiner Insel besteht, gänzlich ausgeschlossen. Hab ich Unrecht daran getan? Ende von 6. VII. Von Nachlass des Diogenes von Sinope. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland. VII. Ich habe um jede Wohnung in meiner neuen Kolonie einen kleinen Hain von fruchtbaren Bäumen und Stauden, einen kleinen Garten, ein Feld mit Reis und ein Wäldchen von Wollenbäumen anlegen lassen. Jede kleine Familie hat Platz genug zum Anbau. Je mehr sie sich verstärkt, je mehr Hände zum Arbeiten. Die Männer bestellen ihr Feld und ihren Garten oder fischen oder jagen in den gemeinschaftlichen Wäldern. Die Jünglinge und Mädchen hüten und besorgen, solange sie in den Schäferjahren sind, die Herden. Und die Frauen beschäftigen sich mit dem Innern der Haushaltung. Sie pflegen den Garten, sie bereiten die Mahlzeit zu, und die Baumwolle gewinnt unter ihren schönen Händen alle die mannigfaltigen Gestalten, worin sie geschickt wird, ihnen den Mangel aller persischen und indischen Manufakturen zu ersetzen. Bei allen diesen Arbeiten, welche nicht mehr sind, als meine Leute bedürfen, um mit besserm Appetit zu essen und desto süßer zu schlafen, bleibt ihnen noch Zeit genug zu den Vergnügungen, in welchen eigentlich der Genuss des Lebens besteht. Der Vater behält Zeit genug, mit seinen Kindern zu tändeln und tändelnd seinen Knaben den Bogen gebrauchen oder sein Frühstück mit dem Wurfpfeil verdienen zu lehren. Indes die jungen Töchter von der schönen Mutter den Gesang der Nachtigall nachahmen oder die Lieder irgendeines dichterischen Schäfers auf der Zither begleiten lernen. Des Abends versammeln sich gewöhnlich etliche benachbarte familien unter den bäumen einer anmutigen gegend. Gesang und scherz verkürzt die geselligen stunden. Sie sehen den spielen ihrer kinder zu und erinnern sich dabei des süßen traumes ihrer eigenen kindheit. Ich gestehe, daß ich viel auf müßiggang und ergetzlichkeiten halte. Arbeit ist ein mittel zum zweck unsers daseins, aber sie ist nicht der zweck selbst. Meine guten pflegekinder, ihr habt, wenn ich die zeit, die ihr verschlaft, abrechne, höchstens 40 oder 50 sonnenjahre zu leben. Und ich sollte nicht alles in der welt anwenden, damit ihr eures daseins froh würdet. Der stiftungstag meiner republik, der anfang jeder jahrszeit und jedes monats und die ernte und weinlese sind öffentliche feste, wo der geist einer allgemeinen fröhlichkeit durch meine ganze insel weht. Diese feste sind das vornehmste mittel, wodurch ich eintracht, geselligkeit und allgemeines wohlwollen unter meinem volke erhalte. Es sind eigentlich die tage, wonach sie ihr leben messen. Ich habe schon 13 rosenfeste erlebt, sagt ein mädchen, wenn sie sagen will, daß sie 13 jahr alt sei. Es sind die tage, auf die man sich an allen übrigen freuet und mit deren erwartung man sich zum fleiß ermuntert. Die mädchen und frauen arbeiten emsiger, um am nächsten feste in einem niedlichern anzug zu erscheinen, und die männer beeifern sich, für einen hinlänglichen vorrat zu sorgen, um sich nach ihrer einfältigen art mit ihren nachbarn gütlich tun zu können. Überhaupt getraue ich mir zu sagen, daß schwerlich noch ein anderes land in der welt ist, wo man die glückseligkeit unter einem baume zu liegen und von nichtstun auszuruhen in einem höhern grad genösse, oder wo an festlichen tagen die freude geselliger, sympathetischer, allgemeiner und dabei unschuldiger und sittsamer wäre als in meiner insel. Mein volk ist eine gutherzige, muntre, jovialische art von geschöpfen, die sich miteinander freuen, daß sie da sind, und keinen begriff davon haben, wie man es machen müßte, um einander das leben zu verbittern, oder warum man es tun sollte. Ich habe ihnen alle gelegenheit benommen, auf so unnatürliche gedanken zu kommen. In der vollkommnen überzeugung, daß jeder schritt, der sie von der einfalt und genügsamkeit der natur entfernte, sie von der glückseligkeit entfernen würde, hab ich alles angewandt, um ihnen den verlust dieser wohltätigen einfalt unmöglich zu machen. Der erfinder eines neuen tanzes, eines neuen liedchens, einer neuen melodie wird durch das vergnügen belohnt, das er seinen gespielen so nennen sich meine insulaner unter einander damit macht. Aber der erfinder jeder andern neuigkeit oder neuerung, welche auf eine vermeinte verbesserung ihrer lebensart, ihrer art zu wohnen, zu essen, zu schlafen, sich zu kleiden oder ihrer arbeiten, ihrer sitten und der einförmigkeit in allem diesem abzielte, würde sich ebenso wie ein störer der ehelichen ruhe die belohnung zuziehen, in einen nachen gesetzt und auf ewig in den weiten ozean verwiesen zu werden. Das schöne und gute fließt in einer einzigen sanften wellenlinie zwischen unzähligen abweichungen fort. Es ist seiner natur nach einförmig. Wenn man es einmal besitzt, so geht jede veränderung ins schlimmere. Eure sophisten mögen sagen, was sie wollen. Um sie vollkommen zu überweisen, lasst mir nur einen einzigen jungen Athener kommen und seht, was er in 8 Tagen aus meiner armen Republik gemacht haben wird. In rauschendem Purpurgewande, mit Silberblumen durchwirkt, schwimmt mein artiger junger Herr daher, von arabischen Ölen und Essenzen düftend, zierlich gelockt, zierlich beschut, kurz, um und um schimmernd wie Phöbus Apollo, wenn ihm die Stunden die goldne Pforte des Morgens öffnen. Was für Ausrufungen er macht, indem er meine Schönen in ihrem einfältigen Putz von selbst gesponnener Wolle sieht, die Haare kunstlos mit Blumen durchflochten, ohne Ohrengehänge, ohne Ringe, ohne Blumen von bunten Edelsteinen in den Locken. Was für Ausrufungen beim Eintritt in ihre Hütten, bei ihren Mahlzeiten, bei ihren Festen, bei ihren Tänzen. Götter, wie reizend würden diese Mädchen sein, wenn die Erziehung ihrer glücklichen Anlage zu Hülfe käme. Wie schade, daß so liebenswürdige Geschöpfe eine so elende Lebensart führen sollen. Wir sind glücklich, junger Fremder. Glücklich nennt ihr das? Arme Geschöpfe, ich bedaure eure Unwissenheit. Und nun beschäftigt er sich, sie aus dieser Unwissenheit zu ziehen, von welcher wirklich ihre Glückseligkeit abhing. Es wird ihnen schwer, ihn zu verstehen. Aber was er ihnen nicht beschreiben kann, das zeigt er vor. Sein Putz, sein Geschmeide, sein Gold, ein ganzer Hausrat von 100 kleinen artigen Gerätschaften, die er bei sich trägt und wovon sie den Gebrauch ewig nicht erraten hätten. Dies macht Eindruck. Man fängt an zu merken, daß man unwissend, arm, einfältig ist. 1000 neue Begierden steigen in den betrogenen Seelen auf und stören den ruhigen Schlummer ihrer noch unentwickelten Fähigkeiten. Mein gefälliger Verführer bedient sich der unglücklichen Anlage, die er ihnen zu geben angefangen hat. Er läßt sich einen Palast unter ihnen bauen. Er gibt ihnen Gold, Künste, Wissenschaften, Gewerbe. Er macht sie auf etliche Tage glücklich. Sie sehen ihn für eine wohltätige Gottheit an, und was kann ihre Dankbarkeit weniger tun, als sich ihm zu Sklaven zu ergeben? Was wird die Folge davon sein? In weniger als 20 Jahren wimmelt es in meiner Insel von Handwerkern, Künstlern, Handelsleuten, Seefahrern, Staatsmännern, Priestern, Soldaten, Richtern, Advokaten, Finanzpächtern, Ärzten, Philosophen, Dichtern, Komödianten, Mimen, Gauklern, Taschenspielern, Beutelschneidern, Kupplern, Spitzbuben und Bettlern, so gut als bei den isthmischen Spielen. Der wohltätige Athener, sein Geschenk war die Büchse der Pandora. Wir gaben ihm unsere Freiheit, unsere Ruhe, unsere Gesundheit, unsere sorglose Fröhlichkeit, unsern glücklichen Müßiggang, und er gab uns dafür Bedürfnisse, Leidenschaften, Torheiten, Laster, Krankheiten, Sorgen, Kummer, hohle Augen und eingefallene Wangen. Wie glücklich hat er die Republik des Diogenes umgeschaffen! Seine Insel ist nun, Dank sei euren Künsten und Wissenschaften, was alle eure Inseln sind. Das war es eben, was ich euch beweisen wollte. Ende von 7. Acht bis zehn von Nachlass des Diogenes von Sinope. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland. Acht. Ich habe euch schon so viel von meiner Denkungsart merken lassen, dass es beinahe unnötig ist, von der Staatsverfassung meiner Republik zu sprechen. Sie ist sehr einfach. Ihre Erfindung hat mich keine halbe Stunde Zeit gekostet. Den Unterschied ausgenommen, den die Natur selbst macht, sind alle meine Leute einander gleich. Und sie ersuchen den Aristoteles durch mich nicht übel zu nehmen, dass sie den Satz, der Stärkere sei der natürliche Herr der Schwächern, für einen der garstigsten Sätze halten, die jemals von dem Gehirn eines Philosophen abgegangen sind. Der Stärkere ist der natürliche Beschützer des Schwächern. Das ist alles. Seine Stärke gibt ihm kein Recht, sie legt ihm nur eine Pflicht auf. Bei der ungekünstelten ländlichen Lebensart meiner Insulaner, bei ihren wenigen Bedürfnissen, bei der Vorsicht, die ich gebraucht habe, einer gar zu engen Vereinigung unter ihnen vorzubauen, bei dem gerechten Vertrauen, welches ich in die Güte der Natur setze und bei den wenigen gesetzen, die ich ihnen eben darum zu geben nötig befunden habe, begreif ich nicht, warum ich einen so großen grad von verderbniß bei ihnen besorgen sollte, daß ich bewogen werden könnte, ihnen im voraus eine künstliche polizei zu geben. Sollten sich wider besseres verhoffen kleine zwistigkeiten unter meinem völkchen entspinnen, oder sollte jemand, es sei nun aus mutwillen oder eifersucht oder böser laune, sich so sehr vergessen, einem andern zu tun, was er nicht haben wollte, daß man ihm täte, so wird es so schwer nicht sein, ohne advokaten und richter, ohne erste, zweite und dritte instanz, alles gar bald wieder in den alten stand zu setzen. Gemeiniglich ist der handel so unerheblich, daß er mit etwas geduld auf der einen seite und mit einer kleinen wiederkehr zu sich selbst auf der andern leichtlich beigelegt werden kann. Im notfall werden ein paar Nachbarn zu Schiedsrichtern erbeten, und man unterwirft sich ihrem Ausspruch ohne Widerspenstigkeit. Gewalttaten sind unter einem so sanften Volk als das meinige nicht zu besorgen, und allenfalls verlasse ich mich darauf, daß die Empfindung des gemeinschaftlichen Besten auf den ersten Ruf so viele Arme bewaffnen würde, als nötig wäre, dem Unterdrückten gegen den Unterdrücker beizustehen. Überhaupt hat ein Volk, das durch Sitten regiert wird, keine Gesetze vonnöten, solang es seine Sitten bewahrt. Und haben meine Insulaner einst die ihrigen verloren, so sei ihnen der Himmel gnädig. Die Not wird sie alsdann so gut Gesetze machen lehren als Plato und Aristoteles. Aber was sind Gesetze ohne Sitten? 9. Weil kein Volk ohne Religion Sitten haben kann, so hab ich diesen Punkt bei dem meinigen nicht vergessen. Ich habe ihm eine Religion gegeben, die der ungemeinen Einfalt seiner ganzen Verfassung angemessen ist. Sie ist, ohne Ruhm zu melden, freundlich, wohltätig, friedsam und hat überdies die besondere Tugend, daß sie sich nicht so leicht abnützt oder verdirbt als andere, und daß sogar ihr Missbrauch der Gesellschaft nur in einem sehr kleinen Grade nachteilig werden könnte. Ich würde mir ein Vergnügen daraus machen, nähere Nachrichten von ihr zu geben, wenn ich nicht besorgen müßte, aus gewissen Ursachen alle Priester der Götter Jupiter, Mars, Apollo, Merkur, Vulkan und Neptun und der Göttinnen Juno, Cybele, Diana und Minerva, unzähliger Gottheiten vom zweiten Rang und der unterirdischen nicht zu gedenken, meiner Republik auf den Hals zu ziehen, eine desto gerechtere besorgniß da bekannt ist daß diophant der priester jupiters keiner von meinen freunden ist. solon, ein so weiser mann, daß ihr ihm unter euren sieben weisen den ersten platz gegeben habt, solon, der gesetzgeber von athen, hatte in einem alter, von welchem man am meisten gravität zu fordern pflegt, mut und laune genug. Und wie lange, Diogenes, glaubst du denn, daß das alberne Ding, das du deine Republik nennst, dauern würde? Die nämliche Frage tat ich an Alexandern, aber ich beantworte sie nach meiner Manier. Sie wird so lange dauern, bis meine Insulaner, es sei nun von dem vorhin gedachten Athener oder durch irgendeinen andern Zufall, mit allen den Vorteilen bekannt gemacht werden, die ihr vor ihnen voraus habt. Die Unwissenheit, die bei euch eines der größten Übel ist, ist bei meinem Volke die Grundlage seiner Glückseligkeit. Aber sollte es denn nicht möglich sein, sagt ihr, Witz und Geschmack, Bequemlichkeit, Pracht, Überfluss und alle Vorteile der Üppigkeit mit Ordnung und Sitten, mit allgemeiner Tugend und allgemeiner Glückseligkeit zu vereinigen? Nichts leichter. In einem Staate, der, wie die Republik des Diogenes, eine bloße Chimäre sein soll. Ich wünschte, daß Alexander von Mazedonien oder der König von Babylon oder der erste beste König, der euch beifällt, die Gnade haben wollte, meine Meinung durch eine Probe zu widerlegen. Nun, wer weiß, was in 1000 oder 2000 Jahren geschehen kann. Das gestehe ich, daß für einen Zuschauer, der aus dem Mond oder Jupiter auf unsere Halbkugel herabguckte, die buntscheckige Gestalt derselben in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit von Einwohnern mit dreieckigen, viereckigen, runden und eiförmigen Köpfen, mit gebogenen, platten und aufgestülpten Nasen, mit langen oder wolligen, weißen, roten und schwarzen Haaren, mit weißer, brauner, braungelber, olivenfarbner oder pechschwarzer Haut, von langer, mittelmäßiger oder zwergiger Statur, gekleidet in Gold- und Silberstoffe, Seide, Purpur, Leinewand, Baumwolle, Schafwolle, Ziegenfelle, Bären- oder Seehundhäute, oder ohne Kleider, mit ihren Schürzen oder Trichtern um die Hüften, oder gar ohne Trichter und Schurz, in Häusern von Marmor, Backsteinen, Holz, Schilfrohr, Lehm oder Kuhmist, mit allen ihren Verschiedenheiten von Lebensart, Sitten, Barbarei, Polizei und Tyrannei, mit allem ihrem Glauben an unzählige Arten von wohltätigen und übeltätigen göttern und mit allen ihren larven von falschen tugenden und eingebildeten oder erkünstelten vollkommenheiten vor dem gesichte. Ich gestehe, sag ich, daß dieser anblick für den zuschauer aus dem monde, der weiter nichts dabei zu gewinnen noch zu verlieren hätte, ein viel angenehmeres schauspiel wäre als der anblick eines so einförmigen volkes wie meine insulaner. Diese vorstellung könnte uns durch einen einzigen Schritt vorwärts auf den Gedanken leiten, daß die Menschen nur dazu gemacht seien, dem Mutwillen irgend einer mächtigern Art von Geistern zur Kurzweil zu dienen. Aber das ist ein so niederschlagender, gelbsüchtiger, hassenswürdiger Gedanke, daß ich es nicht einen Augenblick ausstehen kann, ihn für möglich zu halten. Ich bin nichts weniger als ein Verächter eurer Künste und Wissenschaften. Sobald ein Volk einmal dahin gekommen ist, ihrer von Nöten zu haben, so kann es nichts Bessers tun, als sie so weit zu treiben, als sie gehen können. Je weiter ihr euch von der ursprünglichen Einfalt der Natur entfernt habt, je zusammengesetzter die Maschine eurer Polizei, je verwickelter eure Interessen, je verdorbener eure Sitten sind, desto mehr habt ihr der Philosophie vonnöten, eure Gebrechen zu verkleistern, eure streitenden Interessen zu vergleichen, euer alle Augenblicke den Umsturz drohendes Gebäude zu stützen, so gut sie kann und weiß. Aber dafür gesteht mir auch, daß eben die Philosophie, wenn ihre wohltätige Wirksamkeit nicht durch eine unzählige Menge entgegenwirkender Ursachen gehemmt würde, euch von Grad zu Grad unvermerkt wieder zu eben dieser ursprünglichen Einfalt zurückführen würde, von der ihr euch verlaufen habt, oder die Wiederherstellung der Gesundheit müsste nicht der Endzweck der Arznei sein. In eurem jetzigen Zustande, was tun eure Philosophen, als daß sie euch ohne Aufhören beweisen, daß ihr beinahe über alles unrichtig denkt, beinahe immer unrecht handelt, und daß in eurer ganzen Verfassung, Polizei und Lebensart beinahe alles anders sein sollte, als es ist. Das heißt, den Kranken überzeugen, daß er krank ist. Ihn gesund zu machen, das wäre der große Punkt. Aber ich wollte wetten, daß es ihnen ebenso wenig ernst ist, euch gesund zu machen, als es euch ernst ist, gesund zu werden. Ich könnte euch eine sehr gute Ursache sagen, warum ich es glaube. Aber man muß nicht alles sagen, was man weiß. Ich hoffe demnach, ihr werdet mir in Erwägung, daß ich nichts dafür kann, wenn mir der Schnee weiß vorkommt, nicht übel nehmen, daß ich unmöglich begreifen kann, wie man mit 10.000 bedürfnissen glücklich sein könne, oder daß es eine so herrliche sache sei, als ihr euch einbildet, eine so ungeheure menge bedürfnisse zu haben. Bloß aus dieser Überzeugung hab ich mich verbunden gesehen, den Einwohnern meiner Republik, da ich sie machen konnte, wie ich wollte, so viel Bedürfnisse zu ersparen, als möglich war. Ich hätte keine Nacht ruhig schlafen können, wenn ich mir den Vorwurf hätte machen müssen, wär es nicht besser gewesen, sie gar nicht zu machen, als sie unglücklich zu machen. Zufolge dieser Zärtlichkeit für meine Geschöpfe, und damit ich ihnen, so viel an mir ist, alle Gelegenheit, ihre Vervollkommbarkeit zu entwickeln, abschneide, kann ich demnach nicht umhin, zu ihrem Besten noch einen Schlag mit meiner Zauberrute zu tun und die ganze Insel auf immer und ewig unsichtbar zu machen. Alle Mühe, die sich eure Seefahrer jemals um ihre Entdeckung geben möchten, würde verloren sein. Sie werden sie in Ewigkeit nicht finden. Ende von 10 und Ende von Nachlass des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland.